Es ist Sonntag, 18 Uhr, live aus dem Studio der Berliner Union Film. Sehen Sie heute Abend die Weltraumaffen, jeden Sonntag. Heute sind wir ein bisschen weniger als sonst. Dafür haben wir jemanden da, den viele noch aus dem alten Gamergate-Stream kennen, der in letzter Zeit sich etwas rar gemacht hat. Dr. Rhubarb ist zu Besuch. Aber zurück, Alter. Und der ist besonders wegen einem Thema hier. Und mit dem werden wir heute auch einsteigen, denke ich. Da haben wir letzte Woche schon mal drüber geredet und auch die Wochen davor. Es geht mal wieder um Kulturkritik und es geht um den Herrn Schauder. Den Podcast mit ihm hatten wir ja letzte Woche ausführlich besprochen, wo er bei Insert Moin war und sich da mit dem Dom Schott von Games Idiot ein Streitgespräch geliefert hat. Das hat ziemlich hohe Wellen geschlagen. Insert Moin hat mehr Kommentare zu dem Podcast als für sonst 10 Podcasts zusammen. Und ja, es gab natürlich auch wieder die üblichen hässlichen Dinge. Ja, ich weiß nicht, vielleicht lassen wir unseren Gast heute einfach mal erzählen. Wie hast du die ganze Geschichte erlebt? Hast du dir den Podcast angehört? Podcast habe ich jetzt eigentlich wenig reingehört. Ich habe mich eigentlich dann nur in den Kommentaren so ein bisschen durchgelesen und dann geguckt, ah, was triggert mich am meisten? Nein, einfach nur geguckt, ne? Und du hast halt die typischen Fressen wieder gesehen, die wir immer haben, wenn irgendwas ist oder auch Herr Schauder irgendwas, Herr Schauder, Rainer halt irgendwie was macht, was man als Pro-Gamer-Gag deuten könnte. Ne? Hast halt Playstar-Rocker dabei und diese ganzen hässlichen Drecksbratzen. Habe ich halt so meine 2 Cents auf einen Kommentar dazu abgelassen und es ging direkt wieder los mit du Nazi. Vor allem das Geilste ist, mir wurde unterstellt, ich bin ein Organisator von Pegida-Demos. Also das war schon ziemlich nice. Also das ist so, also es wird immer besser. Ja gut, den Pegida-Vergleich, den hatten wir ja aus der Ecke nun mal schon ein paar Mal. Ja, aber direkt als Organisator so aufgestuft zu werden, ist schon so, ja, moin, Gönnung. Aber ich denke mal, ich gebe das Wort eher an Chris mal weiter, weil der kann euch dann eher über den allgemeinen Inhalt des eigentlichen Podcasts, denke ich mal, berichten. Ja, das hatten wir ja letzte Woche schon besprochen. Ah, Mehr ja, oder dann. weniger. Es geht heute eher um die Reaktionen. Ah, okay. Aber ich denke mal, ich sehe da Chris dann sein Fenster schon so ein bisschen im Text scrollen. Weiß nicht, kann man Genau, das gucken? ich schaue hier gerade mal so ein bisschen durch die. Ich habe es mir ehrlich gesagt noch gar nicht durchgelesen, was hier so an Kommentaren irgendwie passiert ist. Ich habe das Reaktionsvideo vom Schauder angeguckt, wo er dann auf die Kommentare eingeht und da meinte er, dass es ihn freut, dass zumindest mal die Leute miteinander reden und dass aber halt jeder irgendwo so einen Finger im Arsch einfach hat und sagt, nee, nee, nee, du Nazi, nee, nee, nee, du super Kulturkritiker. Also, dass sich alle nur irgendwie mit Namen bezeichnen und aber eine richtige Diskussion noch nicht so ganz zustande kommt, aber es zumindest mal hier so irgendwo einen Schritt in die richtige Richtung gibt, mal sozusagen zu sagen, ja, Kulturkritik kannst du ruhig machen, aber es sind halt auch Videospiele und wenn du Kulturkritiker sein möchtest, dann beschäftige dich doch vielleicht lieber mit größerer Kultur noch wie Videospiele und du musst auch wissen, dass vielleicht deine Videospielkulturkritik nicht so gerne gesehen wird, gerade wenn du dann auch einen kleinen Online-Mob hast von irgendwelchen Leuten, die dann halt den Schauder, der ja kein Gamergater ist, dann die ganze Zeit in die Gamergate-Ecke stellen wollen. Also, Ich bin ja. auf jeden Fall schon mal getriggert hier bei diesem Kommentar vom Domshot Weil ich diese höchstpersönlich, Fresse mal sehe, ey. Uah. wo er hier schreibt, wer mit Rainer schon einmal diskutiert hat, weiß, wie schwierig und herausfordernd es ist, da auf einen produktiven, angenehmen grünen Zweig zu kommen. Da muss ich nur sagen, right back at you. Ja, das ist ja so, der ist ja, also vor allem Domshot ist ja so einer, mit dem kannst du nicht diskutieren, weil wenn du nicht seiner Meinung bist, bist du, ist falsch, ist egal, welche Argumente du lieferst, ne, es ist. Ja, vor allen Dingen schon, bei den Leuten ist es ja schon so, wenn du nicht zu ihrer Gruppe dazugehörst, liegst du ja schon falsch. Ja. Das merkt man ja auch halt an den ganzen Vorwürfen, die er jetzt abgekriegt hat. Und ja, also es ist ja halt wieder so dieses übliche Lagerdenken da. Ne? Ich finde das auch immer so geil, wie die sich dann, das ist auch so ein bisschen, also ohne jetzt da wieder so in mein eigenes Horn blasen zu wollen, aber diese gleiche Diskussion fand ja damals auch quasi statt, als ich diesen Robagon-Artikel geschrieben habe, wo ich ja quasi auch Feminismus und diese Kulturkritik und wo ich da geschrieben hatte, so ja, die ganzen Kritiker können alle keine Kritik ab und so. Das war geil. Da kamen die ja dann auch alle so an und meinten dann gleich so, du verstehst es einfach nicht, hier, wehuntedthememus.com, da steht, das Gamer geht an Hassgruppe ist, bla bla bla. Bla das ist auch schon ein Klassiker irgendwie der Beitrag, ne? Das ist ja, 2014 oder Anfang 2015? Das war Ende 2014, das war also genau in der Silvesternacht ist der erschienen, von 2014 auf 2015. Nice. Ja, das war der erste Skandal an Silvester. Schlimmer als Köln. Ach ja, ich wollte noch sagen, was ich ganz vergessen habe, dass es mir schon mal leid tut, wenn ich ein bisschen mehr Welle vielleicht schiebe und ein bisschen härtere Ausdrücke verwende. Da will ich mich denn bei den Moderatoren dieser Sendung distanzieren. Ich bin halt heute nur als Gast hier und wie wir wissen, als Gäste in Deutschland hat man ja so ein bisschen rechtsfreien Raum, Hashtag KölnHBF und so. Meinst du ja? Der war gut. Ich hab dich sowieso gemutet, also. Ja, das ist mir auch schon so. Naja, aber mit dem Schauder, also gerade mit dem Podcast, was ich halt ein bisschen vermisse, ist, dass die Leute außerhalb ihres Lagers nicht debattieren können. Also, dass du mit deiner Position zu jemandem hingehst, der gerade deine Position nicht vertritt und du dann immer noch in der Lage bist zu argumentieren. Weil alle miteinander auf dem Haufen hocken und sagen, wir haben so recht und wir müssen die Welt befreien und wir brauchen Videospielkritik, weil Command & Conquer, das wird dazu führen, dass alle unsere Kinder versuchen, andere Länder zu überfallen. Nein. Also, nein. Und ich finde es halt irgendwie lustig, dass bei den Progressiven, die sind noch nicht mehr in der Linken so beliebt. Ich kenne viele linke Gruppen, die kannst du damit jagen, wenn du sagst Progressive. Und da finde ich es ein bisschen lächerlich, wenn man es nicht schafft, einfach mal sich in Debatten seine Standpunkte zu verteidigen mit Leuten, die eben einer anderen Meinung sind, ohne dann irgendwie auf alles Nazis, alles Gamergater, alles was auch immer zurückzufallen. Für mich ist es dann, wenn Leute mit Sonnenbegriffen kommen, einfach der Beweis so, die haben keine Argumente, die sie gegen dich verwenden können. Dann gibt es halt nur noch das und dann versuchen sie sich damit mundtot zu machen. So einfach ja, oder sie haben halt einfach auch gelernt, dass diese Sachen in der Vergangenheit funktioniert haben, ne? Bei allen möglichen Leuten. Ja, die Reihen ist immer noch nicht, dass jetzt Current Year schon ist und das ist nicht mehr Funst. Ja, das ist vor allem halt, jetzt sage ich mal, bei den Leuten, die halt Gamergate schon eine Zeit lang mitgemacht haben, dass es da nicht mehr funktioniert, darf sie aber auch nicht wundern, wenn man überlegt, was man uns alles an den Kopf geworfen hat von ISIS über Hitler und... Deswegen, da kommen die Leute mir dann ja auch immer, oh, was schiebst du denn so Welle, was wirst du mit Beleidigungen so um dich, Alter? Ich denke mir so, sei mir du mal über 2 Jahre so, du willst ein offenes Gespräch suchen, du willst eigentlich nur diese Themen diskutieren und kriegst andauernd vor die Fresse geworfen, du bist ein Nazi, du hast Frauen, du hast Schwule, was bei mir lustig ist, weil ich schwul bin, du hast Transsexuelle, du hast alles, also ich soll alles hassen und das kriegst du dann von Leuten an den Kopf geworfen, die den ganzen Tag sich nur über Sachen beschweren, nur einen Hass schieben. Ja, sollten wir am besten ins Spiegel gucken, bitte. Also auf jeden Fall diesen Typen hier, da hatten wir ja auch schon mal irgendwo drüber geredet. Das war derjenige, der damals, nachdem dieser furchtbare Quatsch von dem, hier, wie hieß er nochmal, Ebmeier da rausgekommen ist, der ihn da angetwittert hat und so, wie kannst du es wagen, Gamergater in ein Forum zu bieten? Und da musste ich dann so ein bisschen innerlich lachen, weil... Ja, aber. Wen ich aber da noch vergesse in den Kommentaren, sorry, wenn ich dazwischen rufe, da fehlt noch Mr. Fürst Pückler-Eis. Dieser eine komische. Ich nenne ihn Mr. Fürst Pückler-Eis, weil der irgendwie pinke Haare hat und dann einen blonden Bart. Der sieht irgendwie aus wie so ein Fürst Pückler-Eis. Ach so. Weil der Undercut, der noch braun ist. Weißt du so, ne? So rot, braun, gelb. Der war damals auch immer sehr viel mit der Anti-Gamer-Diskussion dabei. Deswegen habe ich ihn ein bisschen vermisst. Aber naja, man kann nicht alles haben. Schönes Foto hier übrigens. Ja. Da merkt man, dass hier jemand Ahnung von Memes hat. Wenn eine Sonne Bilder auftaucht, weißt du, oh, Venus Affe Rhubarb ist da. Deswegen, das ist ja auch so das Ding an den Kommentaren, muss man ja schon sagen, es gab schon wirklich ein bisschen Diskussion zwischen Rainer und auch anderen. Ne? Die haben ja ein bisschen schon ordentlich konstruktiv auch manchmal da Diskussion geführt. Als Playstar Rocker und ich denn eintraten, sage ich immer, war es vorbei. Jetzt hast du doch schon das erst hat's mir leid getan, aber erst hat es mir irgendwie leid getan, weil ich dann dachte, ja, okay, ich habe auch ein bisschen off-topic und so, ne? Aber als ich dann 2-3 Mal als Nazi bezeichnet schon direkt wurde, dachte ich mir, ach komm, fickt euch doch alle. Entschuldigung. Ich bin mal kurz AFK. Jupp. Ich direkt mal Anweisung vom Patriarchat. Guten Abend. Ja, Hashtag-Anzeige. Hashtag-Anzeige ist raus, jetzt ist es vorbei bei ihm. Ja, Mensch, Venus Affe, schön, dass du auch mal wieder dabei bist. Hi. Ja, Mr. zu spät, hallo. Ja, ach, war so schönes Wetter und ich dachte mir hier schon wieder, weißt du, ich werde langsam faul. Da muss mal wieder einer von ganz oben vorbeikommen und mir die Liste an Verbrechen vorbeibringen, die ich im Namen des Patriarchats zu tun habe. Ich bin heute auch nur hier, um mal wieder ordentlich Welle zu schieben und mal wieder das Niveau richtig in den Keller zu ziehen. Du bist ja auch direkt beteiligt, ne? Ich sehe schon, wir reden hier gerade über noch einer und da waren ja wieder so 1-2 Leute mit dabei, über die wir eigentlich öfters mal abziehen, ne? Playstar Rocker zum Beispiel, mit dem hatte ich ja auch nachher noch so eine schöne Twitter-Konversation, ne, wo ich ihn überhaupt nicht verlinkt hatte oder irgendwas oder angesprochen hatte. Hast du ihn genannt als Playstar oder so? Vielleicht hat er irgendwelche Alerts, die ihn... Ja, das kann schon sein, oder? Ich habe irgendwie, was war das nochmal genau? Irgendwie, der Rainer Schauder hatte ihn quasi richtig schön eins reingewirkt. Ja, da war die Konversation eigentlich schon beendet zwischen den beiden. Und ich habe dann halt einfach nur einen Screenshot davon gemacht, hochgeladen, halt auf Twitter getweetet, so irgendwie, so sieht das übrigens aus, wenn Kulturkritiker das Maul gestopft kriegen. Und dann hat er wohl anscheinend sich irgendwie selbst gegoogelt oder so, den Tweet gefunden und er konnte es nicht sein lassen, obwohl er mich geblockt hatte, ja. Er konnte es nicht sein lassen, nochmal irgendwas dazu zu schreiben. Also so richtig, richtig low Testosterone Beta-Mail, ja. Das war ja hier auch eine von dem... Beta-Mail, es heißt doch jetzt New-Mail, ey. Geh mal mit der Zeit. Ja. New-Beta-Mail. Nee, einfach nur New-Mail. Keine Ahnung, wie die darauf jetzt gekommen sind. Ich war schon lange nicht mehr auf voll, sorry. Also dieses hier war ja auch ein Kommentar, den, glaube ich, der Rainer auch mal irgendwo gescreenshottet hatte, wo hier steht, an dieser Stelle sollte man mal euer Leitbild zitieren. Und das Leitbild ist dann hier scheinbar von diesem Podcast Kampagnen oder Aktionen wie Gamergate, die Hass schüren, Morddrohungen aussprechen und gezielt Menschen beleidigen oder gar attackieren, sind falsch und verwerflich. Wir hassen den Verräter, wir hassen den Verräter. Vor allem, ich finde dann auch so gut, wie der dann auch noch so genannt wird, und gezielt Menschen beleidigen. Und ich musste mir schon irgendwie 2-3 Mal in der Kommentarsektion anhören, was für ein Nazi ich bin. Gezielt beleidigen ist, dann, ja, aber naja, Logik bei diesen Menschen ist sowieso fehl am Platz. Derselbe Rainer Schauder, der sich schon mehrmals öffentlich auf Facebook als Gamergater bekannt hat und noch verbale Angriffe, war ich auch geil, auch regelmäßig verbale Angriffe auf Frauenrechte in seinen Postings absondert. Geile Aktion, ja. Also ja, alle Angriffe auf Frauen. Öffentlich von Rainer Schauder distanzieren, weil das geht ja nicht. Das ist mir zu heftig. Ja. Also ich weiß auch nicht, auch an die Maulwürfe, die jetzt gerade zugucken, es tut mir leid, aber wir mussten ihn leider rauswerfen. Ihr habt es im Video wahrscheinlich schon gesehen, auf dem Gamergate Deutsch-Kanal, ja, aber nochmal für die Leute, die hier nur den Weltraumaffen folgen, Rainer Schauder ist kein Teil von Gamergate mehr, ja, seine Ansichten sind nicht mit unserer konform, er ist uns einfach zu extrem und wir distanzieren uns von allem. Ja, so ein Ruhe. Gamergate versucht es jetzt mal ohne Leitung quasi. Also die neuen Vorstandswahlen sind ja erst irgendwann im Ende des Jahres, glaube ich. Richtig. Der Hydra sind die Köpfe ausgegangen, aber der Körper zog noch. Ja. Wir versuchen das Ganze noch aufrecht zu erhalten, bis wir dann halt entschieden haben, wen wir dann gezielt beleidigen als nächstes. Aber ich meine, mit dem Schauder, das war eh immer so ein Ding. Der wollte immer dieses paramilitärische Training im Wald haben. Und ich weiß halt nicht, warum er sowas braucht für nur einen Stream. Also, richtig. Ich meine, zum Doxen und Angst machen muss ich meinen PC nicht verlassen. Also ich weiß gar nicht, warum der wollte, dass wir Schusswaffentraining machen. Ja? Vielleicht hatte er Größeres vor, aber ich sag mal, 24 Stunden am Tag Counter-Strike spielen, damit wir wissen, wie man mit dem G3 schießt. Das brauche ich als Ex-Bundi auch nicht. Ja, also... Hat doch jetzt auch angekündigt, dass er jetzt eine Woche lang Schwertkampftraining ja macht. Ne? Also der will wahrscheinlich auch... Schwertkampftraining im Wald! Mit dem Katana und dem schwarzen Mantel. Höchst problematisch. Richtig, ja. Und als er dann noch das ist mir zu extrem. Ja, das ist halt eben, also ich meine, als er dann noch unsere Kopfgrößen für die Fedoras haben wollte, war mir das einfach zu viel. Ja, da haben wir uns dann halt entschlossen, ihn rauszuschmeißen. Ja, er kam auch nicht damit klar, dass ich auch manchmal kuscheln will. Mhm. Wir kuscheln nicht, wir würgen zärtlich. Aber ich meine, das Ding, was der da drin auch schreibt, so ja, wie kann man dem eine Plattform bieten? Also sorry, ich habe vor 2 Wochen beim CDF eine Doku gesehen, 7 Tage unter Nazis, wo eine Reporterin zu NPD-Mitgliedern hingereist ist und so irgendwelche Neonazis und sich dann mit denen unterhalten hat. Und das konnte man im Fernsehen bringen, aber Gamergate ist zu krass, um interviewt zu werden. Obwohl der Rainer ja noch nicht mal mehr Gamergate ist, ist das zu krass. Also, das ist... Was die Leute immer Rainer unterstellen, finde ich auch immer so dreist, weil ich muss ganz ehrlich sagen, Rainer ist mit einer der... Na, bei dem kannst du das Siegel gut, Mensch, positiv verwenden. Mhm. Weil der wirklich halt so eine richtig positive Energie an allem ist. Mhm. Und dem unterstellen die immer so eine Sache. Ist klar, dass der langsam auf... Also mir tut es auch irgendwie leid für ihn. Man merkt ja nicht, dass ihm das richtig auch ein bisschen kaputt macht. Ja, also ich meine, ich habe mir gestern noch schön einen Stream mit ihm angeguckt. Ah, oh, ich bin so neidisch auf die Sau, ne? Der hat sich nämlich noch schnell Dark Souls 3 gekrallt, weil es in seinem Laden war und konnte das gestern streamen, ja? Und er ist so ein bisschen so, er muss es kurz ansprechen. Ich glaube, es wurmt ihn auch, diese Diskussion. Ich meine, er hat schon recht. Der Playstar-Rocker, der ist halt so eine kleine Blocknutte, der versucht mit ein bisschen Scheiße labern, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ne? Und wie soll ich sagen, normalerweise ist meine persönliche Devise auch, was juckt es den Wolf, wenn der Flo ihn beißt. Ja? Aber wenn das immer wieder passiert, das nervt schon. Und ich hatte gestern auch, er hat es ja kurz angesprochen, er hat meinen Namen gesehen und gesagt, wie so, ja, da könnt ihr ja kurz morgen drüber sprechen oder so. Und deswegen dachte ich mir irgendwie, ey, weißt du was, Rainer, du, er ist ja immer so einer, der so ein bisschen so auch neutraler versucht zu sein und so, ne? Und kann auch gerne alles sein, ja, aber dann regen wir uns jetzt mal schön für ihn auf und treten da nochmal nach, weil ich glaube nicht, dass wir da ein Problem mit haben, oder? Also, wir haben ja da schon mittlerweile gute Übungen drin. Ja, das stimmt. Also, man merkt es ja auch wieder, ne? Das ist so geil, wenn ich hier lese, ja, er mag sich ja selber nicht so ansehen, ja, also mit anderen Worten, das, was da drüber gestanden hat, war schon mal vollkommener Bullshit, schönen herzlichen Dank. Aber er verurteilt diesen antifeministischen Hassmob, ja, Citation needed, aber ja, wohl nicht. Dieses typische Schwarz-Weiß. Zudem kommuniziert er auf Twitter mit Menschen, oh mein Gott, er redet mit Menschen. Scheiße, Alter. Das ist was diese Leute, nein, nur weil manch, also zwei von euch jetzt ein Gespräch mit dem Schauder hatten, manche auch mit ihm twittern, heißt nicht, dass wir uns in allem zustimmen. Nur weil wir uns gegenseitig eine Faust in die Fresse die ganze Zeit hauen. Weißt du, nur weil wir argumentativ Unterschiede haben, so weißt du? Es ist einfach so mega hirnrissig so. Ich meine, wenn ich mit dem Laber oder so, ist es meistens so über Games, ja, weil wir halt 2 Gamer sind, ne? Und auch, ja, das heißt, Gamergater sind not Gamers, Schwachsinn. Wir hatten über Dark Souls 3, Castlevania und so, das war unser Twitter-Austausch. Da kann mir doch keiner erzählen, wir würden da irgendwelche wie ihr bei ihm im Stream wart und ihr ja auch nur darüber geredet habt, warum es kein Frauenwahlrecht geben sollte und Beschneidung an Frauen legal sein sollte und warum das Patriarchat so geil ist. Und da hat ja auch keiner irgendwas über Computerspiele gesagt und und auch nicht, was euch daran stört an der ganzen Nummer und so. Nein, das war alles, ne, so wie das halt so ist bei Gamergate, ne? Wie verfolgt man seine Ziele am besten, indem man nie darüber spricht und ne, so läuft das ja am besten. So kriegt man das dann auch hin mit dem Frauenhass und so, indem man das einfach nie thematisiert und sich dann nie irgendwie drüber. Oh, Mann, ich finde das auch lustig, dass irgendwie als Voraussetzung für den Teilnahme am gesellschaftlichen Diskurs musst du folgende Denkströmungen verurteilen, sonst können wir dich leider nicht als Gesprächspartner akzeptieren. Der Abschluss hier ist auch richtig geil. Disclaimer, ich habe Rainer auf diversen sozialen Netzwerken blockiert, weil ich ihn nicht sonderlich mag. Ja, da kannst du eigentlich einen Punkt machen. Und es schon längst aufgegeben habe. Diskussionen, ja, welche Diskussionen? Das ist ja auch immer wieder so geil, diese Diskussion. Von Playstar-Rock und Diskussion. Der erste, wenn du so die Liste nimmst, wer so diskussionsfähig ist, ist Playstar ganz unten von den ganzen Leuten. Ach, der blockt ja auch gleich immer sofort, das ist ja bei ihm. Davon stänkert der ja auch nur rum. Immer jetzt ein Tweet, der irgendwie argumentativer. Diese Sprüche über von wegen so, ja, nee, hier, das ist, wir haben eine Diskussion gestartet oder bla bla bla, die Diskussion wird immer falsch geführt und tralalala. Also was die Leute unter Diskussion verstehen, ist ja immer nur so, ja, seid ihr jetzt meiner Meinung? Wie, ihr seid nicht meiner Meinung? Dann ist aber die Diskussion, ihr habt ja wohl keine Lust auf die Diskussion oder was? Also das ist halt ihm und Gamern im Allgemeinen zu führen. Dafür ist meine Zeit zu schade. Deswegen drücke ich hier auf der Seite irgendwie 20 sinnlose Kommentare, weil mir meine Zeit zu schade ist. Ja, das ist ja das Ding. Weißt du, er kommt auch immer und andere auch immer, ne? Oh, ich höre mir den Stream zwischen Rainer und den Gamergater nicht an, sondern laber einfach Scheiße darüber. Und dann immer das Argument danach, wir nehmen uns keine Zeit für die Soda. Was soll ich meine Zeit mit dem verschwenden? Leute, ihr seid seit 2 Jahren gegen uns am Hetzen. Ich sag mal Hashtag-Arschlöcher. Also ich hab, ich hab noch nie jemanden als Hashtag-Arschloch bezeichnet. Ja. Dafür aber als Low-Testosteron-Beta-Mail, aber als Fakt ist. Ja, also wir können ja mal eine Gegenprobe machen quasi. Also wenn jetzt hier Schauder zum Beispiel schreibt, man kann den Zoe-Post als Einstiegspunkt einer Debatte als völlig hirnrissig bezeichnen, dann muss ich auch sagen, dass ich das anders sehe. Das ist halt wieder das Ding, so weißt du. Das ist aber Gesamtgamer, gell? Das ist halt ja, so genau. Ja, und ich bin halt einer von den Leuten, die das durchaus als, also es war halt eine Boulevard-Story so, ne, wie es so viele gibt, wo sich die Leute mal eine Runde drüber kaputt lachen und das, was darüber später geworden ist, ist halt was anderes, aber ich meine, das hatten wir ja auch hier vor letzter Woche. Was die Leute haben immer wieder vergessen, ist, dass das mit dem Zoe-Post Quinspiracy war. Ich meine, es hat zwar Gamergate gekickstartet so ein bisschen, ne, aber wie Gamergate dann gestartet ist, lag an anderen Artikeln. Aber dass dann immer wieder Zoe-Post vorgehoben wird, ist einfach Fakt. Andauernd schreiben irgendwelche Leute im Internet irgendwelchen Kram über irgendwelche anderen Leute. Und gerade was Personen des öffentlichen Lebens angeht, und so eine ist sie ja gewesen, ist das ja wohl gang und gäbe. Und man kann sich darüber streiten, ob das jetzt zu weit gegangen ist mit den persönlichen Details und so, aber ich fand die sogar durchaus relevant, um da mal zu gucken, was das so für eine Person ist, die da so gehypt wird als so besonders moralische, besonders gute Vertreterin von Frauen in dieser Spielebranche. Ja, braucht man nicht zu tief einsteigen, aber ne, das ist halt, wo ich was sagen kann, auf jeden Fall, wir sind nicht in jedem Punkt in einer Meinung und da kann ich auch mal sagen, finde ich nicht so richtig gut begründet in dem Punkt. Irgendwie stehen und sagen so, ist halt doof und wenn du es nicht so siehst wie ich, dann hast du offenbar eine Diskussion, kein Interesse. Ich meine, das Ding ist halt, dieses Rumgeblocke, du tust damit Mob-Building betreiben, du tust deinen eigenen Mob aufbauen. Du hast dann irgendwann 200 Kontakte oder so auf deinen sozialen Medien, die dann alle mit dir auf einer Meinungswelle moralischer Erhabenheit herumsurfen und dann könnt ihr euch gezielt gemeinsam Opfer aussuchen und könnt dann auch Redaktionen belagern in den Comments. Also ich finde dieses Blocking-Habit finde ich sehr, sehr fragwürdig, weil es ist im Grunde nur ein Mob-Bilden, es ist die Balkanisierung vom Internet. Das sind deine verschiedenen Lager und die fallen dann übereinander her. Super. Also es ist einfach schlechte Gesprächskultur. Ich meine, hallo, es ist Social Media, weil du mit Leuten in Kontakt treten willst, ja, und nicht, weil du halt irgendwie in deinem Lagerdenken versuchst, irgendwelche Leute zu attackieren oder dich von denen abzuschotten. Was soll der Scheiß? Ja, aber das Echo-Kammer-Stichwort haben wir ja schon öfter auch in der ganzen letzten 2 Jahren gehabt. Und ich denke, diese Leute funktionieren mit Echo-Kammern besonders gut, weil sie sich halt auch ständig gegenseitig beweihräuchern müssen. Also von der Gegenseite gibt es auch solche Tendenzen zwar, also diese E-Celebrities und so, aber bei denen ist es ja gang und gäbe, dass man sich ständig, oh wie toll und oh wie das und das funktioniert halt am besten, wenn du in einer Echokammer bist, wo es dann keine Kritik gibt. Ja. Das finde ich auch ziemlich bezeichnend. Wo jemand schreibt, leider ist die ganze Diskussion hintergründig von der Diskussionskultur im Internet vergiftet und diese Scheiße kann ich auch ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr hören. Ist ja auch gleich mal rum. Alle 3 Parteien bemühen sich möglichst aufeinander zuzugehen und sind intelligent genug, um sich auf die andere Partei einzulassen und doch werden wichtige Punkte übersehen. Nein. Also das ist halt eben genau das Ding, was so nicht ist. Es ist so, dass wir diese eine Gruppe von Leuten da irgendwie haben, die meinen, so unsere komische Ideologie ist das einzig Wahre und jeder, der dem nicht angehört, ist ein schlechter Mensch, ist ein Antifeminist, geh mal, geht da, dies, das, jenes. Und die argumentieren halt eben nicht ehrlich. Und wenn sie irgendwas merken, was sich nicht in ihr Weltbild passt, dann wird das halt eben als Lüge dargestellt. Ja. Dann wird das als unmoralisch dargestellt. Und das sind nicht alle drei Parteien, die sich bemühen, möglichst aufeinander zuzugehen. Nein, das sind Leute, die da schreiben, was ladet ihr den überhaupt ein? Der hat da andere Meinung als wir, so sinngemäß. Ne? Was hat der überhaupt verloren? Will ich sowas hören, andere Meinung? Nee, will ich nicht hören, also tralala. Und das ist eben genau der Punkt, der nicht gleich ist. Und wo ich mir das auch nicht anhöre von wegen so, ja, wieso muss man doch nur mal miteinander reden? Warum habt ihr denn das nicht gemacht? Und dann müsst ihr euch auch nicht beschweren und tralala. Ja, ja. Also ich meine, ich kann mich noch genau erinnern, wie das losgegangen ist mit dem Kogel und den ganzen Leuten, wo wir uns erstmal dachten, wir müssen denen einfach nur erzählen, so wie es wirklich gewesen ist. Und dann schauen die Herren Journalisten mal nach. Was haben wir stattdessen gekriegt? Ein Gamergate. Und dann guckt man da irgendwie und merkt irgendwie, dass sie da schon seit Monaten in dieser ganzen Clique da hocken von Leuten, von denen ich vor 2014, vor dem ganzen Gamergekram noch nie was gehört habe. Und auch ehrlich gesagt, mir wünschte, ich hätte nie was von ihnen gehört. Und da mit denen gut Freund sind, sich da interviewen, wenn sie mal zufällig in Berlin sind, hier mit Lay Alexander. Ja. Ich meine, wenn du es auch mal so vergleichst mit so allen Figuren, die sich versucht haben, an Gamergate so hochzuhageln, ne, sei es jetzt auf Anti- oder Pro-Seite, muss man sagen, bei den Leuten, ne, ist das eher nach hinten losgegangen, sage ich mal. Ne? Ich meine, deren Klickzahlen auf all deren Seiten geht immer noch weiter runter. Es gab dann zwar dann so eine Spike mal, aber ne, was ist das Einzige, womit die sich noch halten? Das ist immer kontroverse. Da gab es doch so eine Neuigkeit über, war das über einen Kogel? Was war das nochmal? Er hört bei Superlevel auf. Ja. Hat er gesagt, warum? Wegen aus privaten Gründen, wegen keine Zeit. Er hat keine Zeit mehr und bla bla bla. Ach so. Aber war mehr so eine Nachricht als was man wirklich diskutieren kann. Ach so. Ja, keine Zeit mehr. Wahrscheinlich kriegt er zu viel Geld vom öffentlichen Rundfunk, um seinen Bullshit zu verbreiten. Na. Ich meine, das nächste Ding ist halt, wenn, also dieses Argument, ich beschäftige mich ja gar nicht damit, aber ich poste jetzt trotzdem meine Meinung drunter. Das ist halt auch was mir bei Digra irgendwo aufgefallen ist, da haben die das auch alle gesagt, da gab es dann eine Rednerin, die einen Vortrag über Gamergate hält und sich aber damit ja gar nicht richtig beschäftigt hat und das am Anfang vom Vortrag sagt, weil das ja alles so furchtbare Menschen sind. Ich krieg's halt auch andauernd mit in, sag ich mal, Musikdiskussionsforen oder so allgemein. Ne? Wenn dann Leute immer sagen, oh, das Album von der und der Band ist ja so scheiße, und fragst du mal nach, hast du auch reingehört, ne? Ja, so ein bisschen. Ich so, ja, wie kannst du es denn so hart beurteilen, wie schlecht das Album jetzt sein soll? Das ist so, die können sich dann nicht entscheiden, ob sie dann sozusagen zeigen wollen, wie moralisch erhaben sie sind, dass sie sich mit sowas gar nicht beschäftigen. Und auf der anderen Seite wollen sie trotzdem unbedingt ihre Meinung dazu rausposaunen. Mhm. Und wenn man Social Justice wirklich ernst nimmt und wirklich an die Dinger glaubt, dann wäre das genau Richtige, was man macht, zu den Leuten hingehen und mit denen debattieren, die komplett anderer Meinung sind, wenn das denen wirklich wichtig wäre. Aber deswegen heißen sie auch Social Justice Warrior, nicht eine Ahnung, irgendwas Positives. Sind einfach allgemeine Pseudoaktivisten. Das ist ja auch genauso wie bei dem Video, was Solanum, glaube ich, ja gemacht hatte, über dieses autonomen Camp, die da keine Flüchtlinge aufnehmen wollen. Das ist alles eine Lachnummer. Die wollten ja noch den Mietvertrag nicht unterzeichnen, weil es da eine Klausel gab, dass sie keine Flüchtlinge aufnehmen dürfen. Das war noch deren Grund, warum sie den Mietvertrag nicht verlängert haben und aber trotzdem dort geblieben sind. Oh Mann. Ja, ich hatte ihr was noch gepostet zu... Da gab es doch irgendeine Nachricht. Aber das ist ja auch allgemein. Ah, genau. Okay. Und zwar, weil ich es gerade nochmal erwähnt habe mit der Wagenburg und so weiter, das war auch sehr interessant. Wo ist denn das? Das war mit dem SPD-Abgeordneten. Oh Gott, guckt euch das mal hier an. Da teilt jetzt hier echt jemand dieses komische, ich dachte zuerst, als ich das erste Mal gesehen habe, das wäre irgendwie ein Witz oder so. Diesen Genderbread Person. Ach, das ist jetzt gemeint? Ich habe mir das nicht näher angeguckt. Ich dachte, das wäre irgendwie ein Meme oder so. Aber nee, das gibt's wohl wirklich. Ist exploitable. Ich finde vor allem, da gibt's ja eine Spalte Biological Sex. Und da dachte ich, okay, da geht's um Geschlecht, wie wir das verstehen. Aber dann gibt's auch unten die Punkte Female Self-ID, und Male Self-ID. Self-ID. Bei biologischem Sex fällt mir es jetzt irgendwie schwer, mir das vorzustellen, wie jemand biologisch female self-identified sein kann. Hat er mal geguckt und hat gesagt, okay, sieht zwar wie ein Penis aus, aber kann mich da irren. Mit anfangen. Ja. Weißt du, wo ich mich aber richtig empören muss, was nie auf diesen Papieren auftaucht? Hier, wie heißt das nochmal, wenn die Leute beider Geschlechtsteile jetzt Twitter? Twitter kommt da nie vor. Das ist ja voll dreist. Ich hab auch Rudit. Hier kommt doch sicher intersexuell vor irgendwo. Da, Intersex. Ach so, biological Sex. Okay, ich habe vergessen, dass intersexuell ja das neue Wort dafür ist. Ja, auf jeden Fall ist es hier in einer Diskussion, wo es darum geht, was das Wort Sexismus bedeutet, wo hier dieser Heini, der es hier geteilt hat, die ganze Zeit immer meint, so ja. Das ist der Typ war auch, ey. Systematisch, weil er ja zum Beispiel alle Frauen betrifft, der Sexismus. So ist das wohl scheinbar. Da frage ich mal meine Mutti, ob das so stimmt. Und wenn sie dann sagt, nö, dann ist ja sein Argument schon mal beerdigt, weil er sagt, ja, alle Frauen. Dann wahrscheinlich betrifft sie trotzdem, weil ja das Patriarchat dann dafür sorgt, dass sie das gar nicht merkt. Und so. Aber dann fragen wir doch mal irgendwie so Leute wie, keine Ahnung, hier Claudia Schiffer oder Jenna Jameson, ob die auch das so schrecklich sehen mit wenn die Männer wären, würden sie bestimmt viel mehr Geld verdienen. Ich meine natürlich, wenn die Männer wären, die Frauen wären, dann würden sie wahrscheinlich viel mehr Geld verdienen. Ja. Irgendwie so gap-mäßig. Ja, auf jeden Fall. Du kannst ja doch immer einfach so antworten, wenn Frauen wirklich weniger verdienen als Männer, ne? Warum werden Männer überhaupt nur eingestellt? Dem Rainer geht es jedenfalls hier um Benachteiligungen und er kommt dann hier mit dann Kommentar ist eine ziemliche Ansammlung von unterschiedlichen Ideen und Konzepten. Ja, und dann schreibt er die ganze Zeit, dass das ja in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen betrachtet wird, dieses Phänomen. Das hat mich an dem Typ auch so ein bisschen gefuchst, ne? Weil er kommt immer mit hier, Studie da. Er ist so oft so einzelne Studien fixiert. Ja, hat das alles in der Mary Sue gelesen, das musst du ihm nachsehen. Das ist so, weißt du, da fällt mir, ich kann zwar jetzt nicht genau, da gab es mal so ein Zitat von Dr. Cox aus Scrubs, wo er dann auch so zu JD sagt, Studien sagen auf den Einzelnen nichts. Tun sie auch nicht. Also wissenschaftlich gesehen, also jedem Wissenschaftler ist es auch klar, dass Studien eigentlich über die einzelne Person nicht wirklich viel aussagen kann, weil einfach zu viel Variation da drin ist im Menschen. Ja, aber der Typ, der kommt dann so, ne, ja, hier hast du eine Studie und deswegen muss das ja alle betreffen. Weil das war auch schon was mit Schwarzen im Kino und Fernsehen, also natürlich so der ganze Progressive Stack muss einmal hier runtergerattert werden. Die ganze Hirnwäsche. Schwarze und Fernsehen, wie Will Smith oder was? Oder weil das ja auch so. In den 80er, 90ern oder weil das ja auch so relevant ist für das Thema Sexismus, ne? Was ja auch nur jemand glaubt, der irgendwie diesen ganzen Intersektionalitätsdreck da irgendwie gelöffelt hat. Vor allem eine Studie ist halt auch immer ein Problem, wenn man es nicht verlinkt und nicht sagt, wo sie erschienen ist, weil es gibt Studien mit 8 Teilnehmern, die einmal zitiert wird von derselben Person, die sie geschrieben hat. Und dann gibt es Studien mit 10.000 Teilnehmern, die über 1.000 Mal zitiert worden sind. Und in der Regel sind diese Gender-Leute, haben dann Studien, die dann 12 Teilnehmer haben oder 5. Und dann gibt es dann noch andere Leute, die dann Studien haben, die über verschiedene Kulturkreise auf allen Kontinenten in über 40 Ländern erstellt worden sind, die dann oftmals den Gender-Kram irgendwie stark widersprechen. Ja, aber diese Details werden dann immer gerne ausgelassen, weißt du, wenn sie dann die Studien so hervorheben, so als, ach guck mal, das beweist es. Ja, es liegt daran, weil diese Studien ja auch nur gemacht werden, um davon hinterher das abzuleiten, was sie vorher sich schon angesehen haben. Also da gibt es ja so viele Beispiele, alleine von Christina Hoff-Sommers, die sich ja so bemüht hat, diese Sachen da alle zusammenzusuchen, zum Beispiel diese Studie, wo es da angeblich hieß, dass Mädchen ja so wenig Selbstvertrauen haben und da hat sie ja dann herausgefunden, dass die da quasi das auf so einer Fünfer-Skala beurteilt haben und also so zu den Aussagen immer trifft komplett auf mich zu, trifft teilweise auf mich zu, trifft weniger auf mich zu, trifft gar nicht auf mich zu und so. Und dass die da nur als Selbstvertrauen gewertet haben, wenn die Leute dann irgendwie zu so Fragen wie, ich habe immer Recht in allem, was ich mache oder ich bin sehr gut in allem, was ich tue und sowas, wenn die da mit der Fünfer-Aussage, also mit trifft immer auf mich zu, geantwortet haben, dann haben die das als Selbstvertrauen gewertet. Und wenn die das nicht gemacht haben, also auch wenn sie gesagt haben, trifft teilweise auf mich zu oder so, dann haben die das nicht als Selbstvertrauen gewertet. Schon ungesundes Selbstvertrauen, wenn du so krass von dir begeistert bist. Und da sind sie dann dazu gekommen, dass also bei Jungs das dann eher so war, dass die häufiger gesagt haben, so, ja, trifft immer auf mich zu. Und bei Mädchen halt eben nicht. Und das ist dann dazu gekommen, dass sie da irgendwie dann meinten, so, ja, das Selbstvertrauen bei Frauen, das knickt zu früh ein. Und das war auch so ein Beispiel aus ihrem Buch halt, Hostile Feminism, wo sie da also über mehrere Monate nachforschen musste, bis ihr endlich mal jemand dieses Ding da gegeben hat, also quasi die eigentliche Studie. Und in der ganzen Zeit wurde da so viel das rumgereicht durch sämtliche Medien und so nach dem Motto, ja, hier ist es erwiesen, ne? Ohne halt eben zu sagen, wie die überhaupt darauf gekommen sind. Und so wie der Rainer hier halt eben auch schon lustigerweise hier weiß, wissenschaftliche Thesen bleiben wie alles andere im Raum stehen, bis es was Besseres gibt oder sie widerlegt werden, ja, was hier schon mal eine bessere Meinung ist als von so einem studierten Heini. Und auch beim Thema Gender gibt es Biologen, die sich dagegen aussprechen, ja, so ziemlich alle eigentlich, bis auf diejenigen, die da sich dazugehörig fühlen zu diesem ganzen Thema, weil Biologen wissen eigentlich genau, was Geschlecht bedeutet. Es gibt aber mindestens eine Ausnahme, die ich auch in dem Zusammenhang nochmal erwähnen möchte, das ist der Hofreiter Toni, der ist studierter Biologe und glaubt trotzdem, dass das Geschlecht eine Konstruktion ist. Ja? Also es gibt auch Leute, die trotz Bio-Studium keine Ahnung haben, wie es läuft. Wo hat er denn studiert? San Francisco oder was? Keine Ahnung, kann ich, müsste ich nachschauen. Ich weiß nur, dass er Biologe ist. Oh, auch geil, ja, alles andere ist Wahrheitsrelativismus an der Grenze zu Verschwörungstheorien und religiösen Weltanschauungen. Ja, gut, das ist aber, glaube ich, echt, der hat so Studies belegt, der Mann. Ich könnte ihm mal gerne mal meinen Kolben reinbuddern, der sieht ganz süß aus. Das ist aber sehr intersektionell von dir, was du hier gerade sagst. Oh ja. Wir hatten ja auch diese komischen für Diversity und so. Pinken und roten Karten in dem letzten Stream besprochen von dieser komischen neuen Geschichte. Was, wie hießen die? Irgendwas mit Change, Time for a Change oder irgend sowas. Das war ja auch so eine Pseudo-Geschlechtergerechtigkeitsgeschichte. Die haben auch diese Woche wieder dieses Ding ausgepackt mit hier EU-Studie beweist, Frauen werden ganz oft Opfer sexueller Gewalt, dann habe ich mal nachgefragt, ob ich die Kriterien für sexuelle Gewalt kriegen kann. Darauf kam keine Antwort, aber ein netter Internet-User hat mich darauf hingewiesen, dass die gleichen Kriterien anlegen wie die UN. Also wenn du schon mal geschubst worden bist in der Schule, kommst du in die Kategorie, ist schon mal sexuell belästigt worden. Ha, also, ich bin ganz oft sexuell belästigt, Alter. Aber so richtig oft. Das in der Schule geschubst werden, ehrlich. Ja, das ist ja das Tolle, dass wie in so vielen Studien wird dann in diesem Ergebnis zusammengelegt, es wird immer nur von der sexuellen Gewalt gesprochen, wenn die Studie zitiert wird, aber dass da halt sexuelle und körperliche Gewalt über dieser Zahl stehen, wird ganz komisch, das mit der körperlichen Gewalt fällt immer unter den Tisch, weil das kann ja durchaus auch eine andere Frau sein, die dir an den Haaren zieht oder irgendwas. Also es muss nicht mal ein Mann beteiligt sein. Und Zeitraum ist halt auch relativ wichtig. Wenn du jetzt 40 Jahre alt bist und auf die kompletten 40 Jahre befragt wirst, dann hat es eine andere Aussagekraft, wie das, wie wenn es in den letzten 5 oder in den letzten 2 Jahren passiert ist. Mhm. Also, ja, und auch einfach von der Altersklasse her, ein 40-Jähriger oder eine 40-Jährige wird sicherlich nicht mehr so oft von ihren Kolleginnen an den Haaren gezogen, wie das vielleicht noch in der Schulzeit passiert, weil man einfach zu der Zeit noch sowas macht, ja, und sich ausprobiert und guckt, welche Konfliktlösungsstrategien führen zum Erfolg, Haare ziehen oder reden. Ne? Und wenn man das mit 40 noch nicht gerafft hat, dann ist es eh zu spät. Ne? Ich meine, 2001, 2002, ich weiß es nicht mehr genau, welches Jahr, wurde erst das Gesetz in Deutschland verabschiedet, dass Eltern nicht das Recht haben, ihre Kinder zu schlagen als Erziehungsmaßnahme. Also, keine Ahnung, wenn ich dann deine Mutter oder deinen Vater rumschubst, weil du irgendwas nicht gemacht hast, da hier eine Ahnung, Spielmaschine nicht ausgeräumt hast oder einen Boden nicht geschrubbt hast und das dann irgendwie umgedeutet wird in sexualisierte Gewalt und das gleichgestellt wird mit jemandem, der vergewaltigt wird, der danach blutet und ins Krankenhaus muss und eine Weile nicht mehr sitzen kann, Also keine Ahnung. Ich, das ist krank, es verwässert auch total die, ne, die wirkliche Tat der sexuellen Gewalt. So, es ist. Aber ich meine, Begriff Verwässerung, darin sind ja unsere Freunde sehr professionell. Ja, im Guten wie im Schlechten. Ne? Sie schaffen es, Schimpfworte in jegliche Bedeutung zu nehmen und kleinen, unwichtigen Details irgendwie. Ja, da aber auch geteilt. Weißt du, wir haben eigentlich, also vor allem auch, sag ich mal so, in meiner schwulen Community, sag mal, von den Leuten die aus dem schwulen Bereich, die ich halt so kenne, benutzen alle auch mal so, das sagen dann alle auch mal, oh, wie schwul ist das denn oder so halt, ne? Nutzen halt einfach so, weil wir einfach, sag ich mal, für uns selbst so diese Kraft des Wortes entfernt haben, dass das eine Beleidigung ist. Und jetzt kommen diese Figuren wieder zurück und wollen wieder, nein, das ist eine Beleidigung! Aber ich tue schwul auch nicht mit sexuell irgendwie in Verbindung bringen in meinem Kopf. Also ich weiß auch nicht. Also das Problem ist halt mit den Gender-Leuten, die tun ihre eigenen Prinzipien, moralischen Prinzipien verraten. Und damit du dann noch mit dir selber im Reinen bist, brauchst du Ausreden. Und dann tust du Wörter umdichten, damit sie für dich eine Bedeutung haben, die dann wiederum im Einklang mit den Ausnahmen von moralischen Prinzipien steht. Wie zum Beispiel, dass man eine Person so behandelt, dass man eine Person nicht mit einem Vorurteil behandelt. Nur weil mich jetzt, sagen wir mal, 10 Leute, die blond sind, schon mal geschlagen haben, heißt es nicht, dass alle Blonden kacke sind. Genauso, wenn du jetzt dunklere Haut hast oder schwarzer bist. Und wenn die dann ankommen, immer mit ihrem weißer, heterosexueller Mann, dann tun sie einfach nur dieses Prinzip verraten, dass ein Mensch sich normal zu verhalten hat und sein Gegenüber nicht an irgendwelchen Eigenschaften festmacht, die Person anders zu behandeln. Und dann brauchst du die ganzen Ausnahmen. Rassismus und Sexismus. Ja, also. Ja, ich habe hier übrigens noch einen Kommentar von dem Herrn, den Herr Rubab so hübsch findet. Oh. Und diesmal schreibt er hier quasi auch so, wie wir es ja schon häufig gehört haben, dass ja die Kulturkritiker die wahren Verfechter der Freiheit sind, alle, weil ja. genau. Ich verstehe auch den Einwand nicht, Kulturkritik wollte etwas verbieten, tabuisieren oder ähnliches. Dieses Anliegen scheint aber, ja, außer wie die Charaktere aussehen, wie die sitzen, wie die sich bewegen, sie das neue Anita Sarkeesian-Video und so, dieses Anliegen scheint aber eher bei denen vorhanden zu sein, die sich ob die Keck über ihre Schulter gucken. Beschäftigen wollen. Kulturkritik mit Diskussionen anregen, ja, ganz genau. So eine Diskussion, wo ich dahinter wieder sagen könnte, oh, ihr habt das alles nicht richtig verstanden, weil die Diskussion wird falsch geführt, weil ihr seid nicht meiner Meinung. Ich finde es auch immer lustig, sag ich und mal, dass diese Kulturkritiker immer meinen, oh, das Medium wächst ja an unserer Kritik, ne? Denke ich mir aber auch, ja. Denn ist es aber auch legitim, dass wir euch Kritiker kritisieren, weil so könnt ihr ja auch nur wachsen in eurem Tun. Das tollste Punkt kommt nämlich jetzt, Kulturkritik für Diskussionen anregen, bestimmte neue Perspektiven und Ausblicke eröffnen, ja, allerdings. Und bietet doch damit auch für den Entwickler eine große Bereicherung, ja. Und das ist nämlich das Ding hier, die bestimmten neuen Perspektiven sind das nämlich. Betonung auf bestimmt. Ja, genau. Und außerdem auch gute Perspektiven und Ausblicke ist auch ein großer Unterschied. Aber ja, das ist nämlich genau, worauf es hinausläuft. Wir haben eine Diskussion, die wird gefälligst so geführt, wie wir uns das vorstellen, damit auch diese bestimmten neuen Perspektiven und Ausblicke da eröffnet werden. Und sag ich mal, bei Sonnenleiten, wenn so eine Leute da auch die ganze Zeit immer die Kritiken schreiben, da frage ich mich auch manchmal, ob so ein Spiel wie Silent Hill 2 heute auch so zerrissen würden werde von denen, so, weißt du, weil das ist Silent Hill 2 ist ja auch so ein Spiel, was sexuelle Gewalt stark thematisiert. Schon, so. Aber im Endeffekt so. Ist ja der James der Schuldige, das fänden die bestimmt mega geil. Ja, aber es geht ja nicht darum, wer der Schuldige ist, sondern dass es einfach nur thematisiert wird, ist ja bei den Chat so ein Trigger. Es sei denn, es ist einer aus deren Clique, der das macht. Naja, wieso, wenn es jetzt darauf hinausläuft, dass die Männer schlecht sind, dann ist es doch okay. Das ist doch eine wertvolle gesellschaftliche Lektion. Ja, Ich meine, die können doch auch ruhig ihren Gender-Gaga-Videospiele, die können sie ruhig gerne haben. Aber ich weiß halt nicht, was dieses Dreckbeschmutzen von Hitman soll. Ich bin ein Hitman-Fanboy, ich gebe es zu. Aber ich finde es halt einfach lächerlich, dass man sich dann an Titeln festhält, die sowieso nicht für einen gemacht sind. Ja, das ist halt eben keine Sau, hört dir zu, wenn du über Sorcery redest, ja, aber wenn du über Hitman sprichst oder Fallout 4 oder so, dann hast du halt eben gleich die Masse an Leuten, die alleine schon an dem Spiel interessiert sind, und wenn du da mal Schlechtes darüber zu sagen hast, dann wahrscheinlich auch eher an deiner Meinung, ne? Weil wir wissen ja leider, dass halt eben negative Aufmerksamkeit meistens die größere ist von beiden, ne? Wenn du irgendwas über den Klee lobst, interessiert ich halt doch keinen, aber Drama, Kontroverse, das ist, ne, das macht den Braten fett. Worauf ich halt bei mir auch ein bisschen hinaus wollte, ist halt, bei mir ist halt, ich habe mir ja neulich auch erst den Film Irreversible angesehen und auch vor ein paar Wochen dann Enter the Void, sag ich mal. Das sind auch Filme, sag ich mal, die richtig heftige Themen auch ansprechen. Ich denke mir aber, wenn ein Medium, die sagen immer, Spiele sollen erwachsen werden, ne? Ja, wenn ihr wollt, dass Spiele erwachsen werden, dann will ich auch, dass so Sachen wie Vergewaltigung so auch, ne, thematisiert werden. So, weißt du, weil das reelle Sachen sind. Ja, und wenn also dann aber sowas passieren würde, dann wäre wieder gleich große, ne, oh, das kann man ja nicht machen und Erzürnung hier und da. Es ist, weil, guck mal, die möchten ja natürlich auch die das Gespräch darüber lenken. Deswegen, wenn jemand das macht, kann es ja nur falsch sein, weil es wurde nicht so gemacht, wie sie es gerne hätten. Ja? Genau. Natürlich soll das Medium Videospiele erwachsen werden, aber nur so, wie sie es sich vorstellen, ja. Das ist ja der Krux. Man guckt ja diese Leute an, das sind alles so die männlichen Kleinkinder und oh. So, dass im Grunde nur noch 8-Bit Indie belanglos haben. Bitblock Teil 1, Teil 2, Teil 15. Ja, klar. Hashtag-Anzeige ist raus. Sorry, also, sorry. Der L. Florenz schreibt oben drüber auch nochmal irgendwo, dass halt Kulturkritik ja in jedem kulturellen Feld existiert und dass es da ja auch verschiedene Sachen gibt, vom Groschenroman bis zu Shakespeare. Dann frage ich mich, warum sind die Leute nicht in der Lage, dann bei Spielen eine adäquate Kulturkritik auch anzubringen, weil der Reich Ranitzky wäre auch nicht hingegangen und hätte irgendwie den neuen Perry Rhodan gelesen und dann gesagt, okay, ja, hat mir gefallen, hat mir nicht gefallen, sondern der ist halt auch, der hat sich dann Handke oder Walser oder was weiß ich wen gegriffen und hat die kritisiert. Also wäre doch eigentlich analog dazu die Aufgabe des New Games Journalism, nur über Sunset und den ganzen anderen Kram, man kann ab und zu mal so ein Lacher über den Mainstream raushauen und sich über die doofen Leute lustig machen, die halt Perry Rhodan lesen und keine Ahnung, Call of Duty spielen und so. Aber im Endeffekt nehmen sie sich da ein viel größeres Feld raus, also auch den Groschenroman, auch den Exploitation-Roman, alles, was irgendwie eigentlich einem Kulturkritiker im anderen Feld selten unter die Finger kommt. Klar gibt es halt auch Nischenkritiker und so, aber jetzt so die Mainstream-Kulturkritik würde ja dann halt irgendwie keine Slasher-Filme oder so Sachen, ja, wie den Serbian-Movie oder so besprechen. Dafür hast du natürlich recht, aber ich meine, man muss auch ein bisschen auf die Leute achten, die das schreiben. Ja? Die halten das, was sie schreiben, halt für den heißesten, neuesten, geilsten Scheiß, ja. Und wenn die dann halt irgendwie ankommen in ihrer Kritik und so, ja, und du sagst dann halt irgendwie, finde ich aber scheiße, was du schreibst, und wieso, das ist doch alles genau so, wie ich mir das ausgedacht habe, so, ja. Ja, definitiv, ja, da passt auch dieser Satz hier rein, den ich hier gerade nochmal eingeblendet habe, der Kulturkritiker will natürlich mit seiner Kritik etwas bewirken, wäre auch merkwürdig, finde ich. Ja, und das ist ja auch gerade wieder das, wo wir zum Kernpunkt der Frage zurückkommen, nämlich, dass bei dem Video von Rainer ging es ja um, was bringt die Kulturkritik, ne? Was nützt die? Und wenn die halt nicht ehrlich geführt wird, dann nützt die überhaupt nichts. Und die führen sie halt eben nicht ehrlich. Und sie sind aber der Meinung, dass das alles in Ordnung wäre, weil es gibt ja diese ganzen empfundenen Benachteiligungen da, gruppenbezogen, bla bla blub. Und das ist halt die Linse, durch die die gucken. Und das ist halt das, was sie meinen, was relevant ist und weswegen man da jetzt anfangen müsste, da irgendwie zu wursteln. Und alle Leute, die dann halt eben sagen, nee, es ist nicht relevant und wir wissen es aber, weil das auch unser Hobby ist, weil wir uns damit beschäftigen, da heißt es dann irgendwie von wegen so, ja, das ist jetzt hier plötzlich eine politische Bewegung, die irgendwie irgendwo aus Gruppen irgendwo aus schließen will. Diese Annahme schließt sich ja daraus, dass sie halt eben meinen, dass das ja das ist, was sie kritisieren, und deswegen, wenn man sie kritisiert, sind die, also diejenigen, würden das ja nur die Leute machen, die halt eben davon dann Nachteil haben, wenn diese Kritik dann da angenommen wird. Das, das merkt man ja immer wieder an diesem ganzen Gerede von wegen, ja, jetzt gibt es hier den Fortschritt und manche Leute stellen sich gegen den Fortschritt, dies, das, jenes, Backlash und so weiter und so fort. Jetzt, oh, mehr Transcharaktere, ja, das gefällt GEMA geht natürlich nicht und bla bla bla. Ich meine, Transcharaktere, wunderbar, mach sie rein ins Spiel. Wenn es in einem Shooter ist und ich dann aber irgendwie einen merkwürdigen Dialog führen muss, damit man mir genau erklären kann, warum die Person trans ist, dann finde ich es merkwürdig. Wenn die Person einfach trans ist, mit der ich rumrenne und Leute über den Haufen schieße, ist das cool. Es ist einfach nur eine minderwertige Kritik von den Kulturkritikern, die so schlecht ist, dass man das Gefühl hat, dass sie einfach nur einen Posten in der Videospielbranche schaffen wollen, wo dann so ein Bob mit Gender Studies sich hinhocken kann und den Leuten, die ein Videospiel machen, dann noch einen dämlichen Dialog aufschwätzen kann. Ja, also, wo sie sich gegenseitig die Arme brechen, weil sie sich alle gegenseitig einen runterholen, weißt du? Das Ding ist auch, wenn da Leute auch immer noch so sagen, von wegen ganz Gamergate ist ja so antitranssexuell. Ich meine, dann hast du schon mal gar keine Ahnung mehr, was zum Beispiel die letzten paar Monate innerhalb von Gamergate abgegangen ist, warum sich die Leute da sehr aufgespalten haben. Weil es da halt Pro- und Gegenstimmen und auch neutrale Stimmen zur ganzen Trans-Diskussion. Ja, es war ja nicht mal wirklich Gegenstimmen, es war einfach nur, dass sie gesagt haben, so der Fokus auf die Leute ist uns zu krass so und es ist halt nicht das, was ich denke, was für Gamergate steht. Es gab ja immer so diese Ethik-Leute und dann die PR-Leute und so, das waren alles so kleine Lager und diese PR-Leute waren dann halt auch meistens sehr pro-trans, ja, und dann gab es halt welche, die waren eher so Shitposter-mäßig drauf wie Airport und dann gab es halt welche wie Chloe Price, die dann halt eben eher Kontakt zu Journalisten gesucht haben. Und das Ganze hat sich halt eben aufgespalten, weil die Leute gesagt haben, ja, diese PR-Scheiße geht uns auf die Eier, das bringt für Gamergate eh nichts mehr und wir sollten uns eher auf unsere Ziele konzentrieren, als jetzt noch wirklich Brücken zu bauen. Ne? Und dann nehmen sie halt so eine Aktion wie das mit dem ganzen Baldur's Gate dann sozusagen als Beweis, oh, die sind alle gegen Transpersonen. Obwohl es ja, soweit ich weiß, in der größten Teil der Kritik von Baldur's Gate, wenn ich zum Beispiel auf die Steam-Page gehe davon, geht es kaum um diesen Trans-Charakter, sondern größtenteils nur, dass das ein verbuggtes Scheißspiel sein soll. Erstmal das und zweitens die Kritik am Transcharakter war ja nicht, dass er trans ist, sondern dass er einfach so mega scheiße geschrieben war, so richtig in your face. Du klickst auf diesen Charakter und der erklärt dir im ersten Text, den du von ihm lesen kannst, mein Name ist so und so, aber das ist der Name, den ich mir selbst gegeben habe, nicht meine Eltern, weil meine Eltern hatten ein Problem damit, dass ich mich als Mädchen identifiziere und deswegen habe ich mich so genannt und das ist für mich war so eine Rebellion und keine Ahnung, jetzt bin ich hier irgendwie gelandet und das ist alles, du, weißt du, too much info einfach. Ja, und man hätte das doch auch irgendwie anders machen können. Hat so ein bisschen was davon, wie sie in Borderlands The Pre-Sequel halt, ein lesbischer Charakter. Oh, ja, genau, das ging mir so auf die Eier. So, andauernd in diesen Sprachmeldungen, kriegst du ja immer die Sprachmeldung meist rein und so, dann immer so, habe ich dir gesagt, dass ich lesbisch bin? Oder dann, wenn du dir dann einen Charakter spielst, sag ich mal, sie so auf dich antwortet, hast du eine Freundin oder so? Die ganze Zeit so, die muss dich ständig daran erinnern, dass sie lesbisch ist. Ja. So, das ist, oh, es ist so cringy, Alter. Eben. Und deswegen alle Personen hassen Schwule wie ich. Deswegen wirkt das Ganze einfach so unglaublich künstlich und vorgesetzt, ja, weil sich niemand die Mühe gemacht hat, dieses Thema vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, geschickter einzubauen. Ich meine, das hätte ja auch sein können, du läufst dann da vorbei und dann... Ich dachte schon fast schon, das müsste würdevoller auch schon angegangen werden, weil langsam kommt es mir echt so vor, dass, sag ich mal, meine Sexualität und auch von die von anderen nur für Profit ausgenutzt wird, weil man dann ja sagen kann, oh, guck mal hier, Progressives und so. Und du hast recht, weil es gab dann auch zum Beispiel jemanden in den Steam-Foren, der eine Transperson ist und die hat sich beschwert, dass halt eben da Werbung mitgemacht wird und, wir sind ja alle so progressiv, guckt euch mal unser Spiel an und so weiter und dass sie da auch sie einfach ausgenutzt vorkommt, ja, und irgendwo hat sie da ja auch recht, weil das wurde ja dann im Endeffekt auch dazu benutzt, um halt Kritik wieder abzuschmettern und wurde halt gesagt, ja, wenn wir dagegen sein, dann seid ihr gegen Trans und so und diese Person hat halt eben auch gesagt, nein, sie findet es halt eben scheiße, wie das da reingebaut wurde und wie es gemacht wurde und das hätte man alles viel schöner machen können, ne? Ist ja auch ein interessantes Thema, muss ich ja ganz ehrlich sagen, ich kenne mich damit nicht so aus, für mich ist es meistens noch alles neu und so und mein Interesse bei neuen Sachen ist auch schnell geweckt, aber wenn mir das so fucking in your face in den Hals gestopft wird, ja, da habe ich einfach keinen Bock drauf, weißt du? Weil so dumm bin ich nicht, dass ich es anders nicht begreifen würde. Ja, der Typ kackt hier übrigens auch gerade richtig ab. Ich habe hier noch so diese Aussage von ihm gesprochen, gefunden. Oh, warte, ich muss dich erst wieder einblenden. Ich hatte kurz dieses Ding zu Baldur's Gate eingeblendet. So. Wo dann hier steht, du hältst sicherlich auch KKK und White Power für einige geeignete Gesprächspartner. Es gibt einfach bestimmte Grenzen, die bei jedem anders liegen, welche Meinungen noch normale Meinungen sind und welche schon. Ja, weißt du, das sind so eine Zitate, die schicke ich dann zu meiner besten Freundin. Ich will jetzt nicht Tokenism betreiben, aber sie ist halt schwarz, ne, und da kriegt sie jedes Mal einen absoluten Lachkick, wenn Leute mich so indirekt wieder als so White Power irgendwie was bezeichnen oder mich da in diese Ecke drängen wollen. So, es ist so Blödsinn. Ja, es ist so crazy, ne? Welche Register hier wieder gezogen werden. Und dann so nach dem Motto, ja, ihr seid ja eigentlich differenziert genug, ihr dürft euch ja gar nicht beschweren, so tralala, blablub. Vor allem sozusagen, weißt du, ich werde dann andauernd dazu gezwungen, Tokenism zu betreiben, sozusagen zu sagen, hier, guck mal hier, ich habe meine beste Freundin ist schwarz, obwohl ich das nicht gerne so, ne, weil mir ist egal, wie ihre Hautfarbe ist. Aber wenn dann einer so kommt und sagt, oh, guck mal, du bist ja hier so ein White Power Supremacist, fast schon so gezwungen. Also ich gehe dann auch immer zu meiner Frau und sage, ich wurde wieder als Rassist beschimpft. Dann sagt sie, oh mein Gott, ich habe einen Neonazi geheiratet. Sie ist halt Chinesin, also keine Ahnung. Das ist halt lächerlich. Also, ja, wenn ich zu meiner Freundin sage, ey, da hat jemand gesagt, ich werde Frauenfeind, dann sagt sie, interessiert mich nicht, putz die Küche. Ich fand es halt lustig, gerade bist du über das Wort Inklusion drüber gescrollt. Und das finde ich halt in dem Zusammenhang auch sehr bezeichnend, dass das rausgeholt wird. Also das ist jetzt jemand, der eigentlich pro Schauder schreibt, aber dass das Wort überhaupt, weil im Endeffekt bedeutet das ja, im normalen Sprachgebrauch denken wir dann gleich an eine Klasse voller Kinder und eins sitzt da halt mit zwei Betreuerinnen. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass es genau das ist, was wir fordern, halt Betreuer. Also die von ihnen dann die ganzen problematischen Sachen fernhalten, so wie Anne, wie zu Rex Twitter. Vielleicht sollte man einfach so eine App erfinden, die für die Leute das Internet alles so schön mit Einhörnern macht und Transpersonen. Ja, er gibt ja jetzt hier quasi auch die Entschuldigung dafür, warum er das so verglichen hat, und das ist natürlich hier wieder bla bla. Anita sagt, okay, sie musste durchgehen, weil Gesa untertauchen. Nein. Auch andere Feministinnen hat es ähnlich getroffen. Nein. Es kam zur Ankündigung von Amokläufen. Ja, bla bla, Gerede im Internet, Hilfe. Der Vergleich mit dem KKK wäre also nicht völlig abwegig. Ja. Dadurch, dass es da angeblich Morddrohungen gab und angeblich jemand untertauchen konnte, kann man also die ruhig in einen Topf schmeißen mit Leuten, die, wer weiß ich, wie viele Menschen. Ja, kann man ruhig sagen, Gamergate ist angeblich der KKK, ne? Was hat ihr denn? Angeblich. Ich habe ja auch irgendwo, darunter kommt ja dann irgendwann mein Beitrag, wo ich auch gesagt habe, Alter, fällt wenigstens mal den Neutralen in diesem Forum auf, wer hier die Arschlöcher sind. Ich habe es freundlicher formuliert, aber. Ja, der Sören kann das doch schon. Der Sören ohne Bild sagte schon, Citation needed. Ist aber auch so, weil das Ding ist auch so, man hat es ja gemerkt, diese Sache, war das nicht mit Anita Sarkeesian mit der Einbombendrohung, dass das, wo die Polizei dann auch irgendwie meinte, von wegen, ja, das ist. Es hätte keine, es hätte zu keinem Zeitpunkt die Gefahr gegeben. Also es war kein Gefahrenpotenzial. Was war bei Airplay? Direkt mit riesen Polizeiauflauf und alles Mögliche, wo sie da evakuiert worden sind und raus mussten und dann ewig das alles abgesperrt war. Die haben das sogar einen Bombenroboter geholt, um alles zu durchsuchen. Und ja, und Drohnen sind auch rumgeflogen, also so eine Flugdrohnen, alles Mögliche und so. Es ist und ich meine, die Morddrohungen, die Brianna Wu erhalten hat, da hat man ja auch schon ein paar Leute ausfindig machen können. Die sind 12 Jahre und 13 Jahre. Eine erwachsene Frau rennt von ihrem Zuhause davon in ein Hotel, weil ein 12-Jähriger zu ihr schreibt, geh sterben. Also ja, ich hätte gerne jetzt hier auf dem Button diesen Filmausschnitt, wo sie das wieder sagt. I can't go to the door when the bell rings because I'm afraid it's Gamergate. Vor allem finde ich das auch immer so geil. Von mir ist es ja, echt? So dreist, ja, weißt ja, du, weißt du, die suchen sich auch aktiv Leute, weißt du, triggern die so richtig, sag ich mal, ne? Weißt du, ich bin so ein lieber Mensch eigentlich im Real Life, weißt du, ich piss keiner ans Bein und ich hab einen Stalker, ich hab einen Verrückten, der mir hier die ganze Zeit folgt, weißt du, und dann kommen die immer an, oh, ihr seid alle so, seid ihr behindert? Alter! Drehst du durch, ey. Ja, das ist halt einfach, weißt du, die sehen halt nie den Menschen dahinter, die sehen nur Gamergate, ja. Vor allem das Lustige ist, ich bin ja jetzt bei Twitter unterwegs und einem Account, sage ich mal, der mit Gamergate keinen einzigen Tweet hat. Ja, aber das ist leer, das war mein privater Fetisch-Account. Und wenn ich dann nur einen von diesen Idioten kritisiere, heißt es sofort, oh, du bist ein Gamergater. Stimmt, war ich vielleicht, aber woher willst du das wissen? So, ist nein, das wird ja einfach nur noch heutzutage als Label, also es ist ja etabliert, dass Gamergate schlecht ist, und darum kann man das prima dazu, darum kann man es prima dazu benutzen, um halt Leute zu labeln, deren das Meinung Geilste war, scheiße dastehen zu lassen. Und hat hier von wegen dann geschrieben, so als Umschreibung, Hashtag Gamergate. Und dann habe ich den erstmal richtig zur Sau gemacht und getriggert. Der hat sich sogar entschuldigt dafür. Gefragt, was wagst du dich hier, Alter? Jetzt den so eine Kommentar homophobe Anmerkung. Richtig hier, der von Thomas Müller. Die einen haben Spaß mit Videospielen, die anderen suchen an jeder Ecke nach irgendwas, was sie da reininterpretieren können und das sie ganz schrecklich finden. Hobbys halt. Ja. Da trifft da der Kern ziemlich gut, finde ich. Schon irgendwie, ja. Also man kann auch unterm Strich sagen, dass diese Kommentarspalte auf jeden Fall an Rainer geht. Also da hat er ja schon recht, wenn du willst, sag ich mal, wenn du was finden, also aktiv auch danach suchst nach etwas, was dich aufregen soll, dann wirst du es auch finden, egal. Ja, das kannst du, egal wo, eben, dann können wir aufhören, Shakespeare aufzuführen und ähnliches. Ja. Oh, hör auf, da ist ja schon wieder mittlerweile, aber na gut, das ist ein anderes Thema. Ne? Und habt ihr eigentlich auch irgendwas für traurige Leben haben, die Leute? Ey, genießen die noch überhaupt was? Ich glaube wirklich nicht. Wir reden ja jetzt schon fast wieder eine Stunde darüber, oder? Ja, aber dann am Thema weiter, oder? Oder Chris, findest da noch was? Weiß ich nicht, scroll noch. Ich am Ende. Aber wir können ja vielleicht nochmal sagen, ich fand auch dieses Reaktionsvideo, wo der Rainer dann nochmal drüber redet, fand ich auch wieder sehr gelungen, sehr on point. Also ich bin da auch immer sehr neidisch, wie er das schafft, sich da so ohne jeden Schnitt einfach hinzusetzen und so. Das ist ja jahrelang schon, denke ich. Ne? Also ich glaube, das hast du einfach irgendwann inne. Zusammenhängend und gut zu reden, da merkt man halt eben auch, das ist ehrlich so. Ne? Also ich glaube, so ein Kogel könnte sich nicht mal eben hinsetzen und seinen komischen Podcast da irgendwie runterlassen und irgendwie Sinn machen. Und ihn jetzt so zu chillen oder dann so ein bisschen so Dickriding zu betreiben. Ich muss auch sagen, wenn er dann auch dieses, weiß nicht, 10 Minuten oder wie lang ging das Video, ne? Aber auch eigentlich, er sagt ja selbst von sich, er hat geraged, aber ich finde so eigentlich noch ziemlich ruhig geblieben. Also bei dem, was er so an den Kopf geworfen kriegt, ne, da kommt von euren Einhörnern runter, fand ich am besten. Ich fand vor allem auch den Spruch so treffend, dass er sagt, manche Leute sind nicht so schlau, wie sie gerne wären. Der war auch gut, ja. 100% Spruch, gerade gegen diesen Huberts und diesen ganzen Heinis da mit ihren sophistischen, tollen Artikeln. Oh, ja, eigentlich ist Kunstfreiheit Unterdrückung und nur unsere komische Kritik ist wirkliche Freiheit. Bla, bla, bla. Das erinnert mich alles schon so ein bisschen so an so Leute, die wir hier so Anfang des 20. Jahrhunderts hier so, ach, ist egal. Ja, aber doch, das trifft dich ganz gut, weil du tust dann immer anfangen, Leute zu spalten in Kategorien einzuteilen, die Erleuchteten, die Vokabeln vom der Progressiven gelernt haben und die anderen, die Vokabeln und Signifier nicht drauf haben, die kann man gleich mal labeln und das sind keine von uns. Und dann kann man sein scheiß Mobstalking machen. Also es geht schon in die Richtung, es ist eine Massenbewegung im Grunde, die ein unrealistisches Ideal hochhält. Das ist auch gut. Und jeder, der nicht dazu passt, wird in Lager eingeteilt. Also das ist das, was die Progressiven machen. Und das ist absolut vorbei an einer freien Gesellschaft und an einer demokratischen Grundordnung. Also keine Ahnung, in einer Demokratie ist die Offenheit für das Argument die Moral, die man haben muss. Und das tun sie einfach nicht. Also das haben sie einfach nicht. Also Extremisten. Ja, ganz klar. Ja, das ist aber überall das Problem. Sobald halt diese eine Haltung, eine Religion, eine Utopie, irgendwas diesen Punkt einnimmt, wo es niemand mehr kritisieren darf und alle mitlaufen müssen, dann ist es halt vorbei. Egal wie gute Ansätze eine Ideologie mal hatte. Dann, wenn es an dem Punkt kommt, dass sie sich über alle anderen Ideologien stellt und anfängt, die halt kaputt machen zu wollen, dann ist der Käse gegessen. Dann ist halt, das ist ja das Traurige, aber irgendwie macht mich der Kommentarbereich ja hier ein bisschen hoffnungsvoll, dass vielleicht doch noch eine ein Gespräch entsteht. Ich hoffe ja auch immer noch, dass die Frau vom Deutschlandradio ihren Versprechen hält und da sich nochmal mit beschäftigt. Das Ding ist auch einfach so, wenn man auch so immer dann sagt, von wegen, wenn die Leute diese Kulturkritiker noch meinen, dass die in der Überzahl werden, ne, sind sie nicht. Das Problem ist einfach nur, dass die meisten, die dagegen sind, die zocken halt. Weißt du, denen ist das scheißegal, was ihr labert. So, deswegen hört ihr von denen nichts. Aber die sind auf jeden Fall in der Großzahl. Wenn denn auf einmal, sage ich mal, wirklich so passieren würde, dass es anfängt, dass Spiele verboten werden oder allen möglichen Scheiße oder so, wegen irgendwelchen sozialen... Dann ist es richtig, dann geht's los. Dann ist Polen offen. Ja. Weil bis jetzt können sie doch so alle ihre Games zocken, weißt du, und es ist denen scheißegal. Das habe ich halt auch gemerkt, wo ich jetzt so ein paar Wochen halt auch weg war, sage ich mal. Es ist einem so scheißegal eigentlich. Aber so autistisch wie ich bin, da habe ich es dann irgendwie doch vermisst und deswegen. Ja, ich bin dann wieder mehr aktiv und dann dachte ich, ich gucke auch mal hier wieder rein. Aber das mit den wirklichen Gamer interessiert es nicht. Das ist ein sehr guter Punkt, weil ich habe bei der Anita Sarkeesian hatte ich immer das Gefühl, dass ihr Publikum Feministinnen und Leute sind, die wenig mit Videospielen zu tun haben. Das sind die machen irgendwelche Apps, wo sie dann in ihr Oculus Rift Headset so machen, dass dann bunte Farben ausgibt und das denken sie, ist ein Spiel. Genau. Und aber wirklich mit Gamern selber, das war nie das Publikum. Also. Ihr Rainer Schauder Fanclub. Ja, er ist bei mir eher nicht so der Fall. Ne? Aber ich würde halt lügen, wenn ich nicht sage, dass er... Ich finde ihn ganz cool eigentlich. So, aber ja. Viele Punkte, wo ich mir mit ihm nicht einstimmen würde. Ich glaube, er hat mich auch gemutet auf Twitter, weil auf niemals... Weil ein kleiner Shitlord bis darum. Ja, keine Ahnung, eigentlich war ich immer nur positive Tweets so in seine Richtung hin. Aber vielleicht hat er mich in der Diskussion gesehen, dachte, den blocke ich erstmal weg. Also geblockt nicht, aber gemutet vielleicht, aber ist mir scheißegal, sag ich mal, ist auch nur ein Mensch. Aber ich muss auch sagen, mir gefallen seine Streams auch ziemlich gut, seine Gaming-Streams. Also ich habe mir jetzt hier, wie heißt dieses neue von Remedy, Quantum Break, das hat er gestreamt, das fand ich sehr interessant. Da werde ich auch nochmal die offene Warnung rausgeben, kauft euch das nicht für PC, wenn ihr das vorhattet. Das sieht wohl ziemlich scheiße aus im Moment, technisch, ja. Leider. Vor allem ist es auch nur, du kannst es ja auch nur durch diesen Windows App Store kaufen auf Windows 10 und da kostet es 70 Euro. Das sind nochmal 10 Euro mehr als die Xbox One Version. Das ist schon mal hardcore, ey. Also, dass jetzt PC-Spiele 10 Euro mehr als eine Konsolenfassung kaufen, das war ja eigentlich immer andersrum. Ja. Nee, kauft euch für kein Geld Ni No Kuni für die PlayStation 3. Ich bin total geflasht. Das ist ein Japano-Rollenspiel und die Animation hat Studio Ghibli gemacht, also die Leute, die hinter so Sachen wie Totoro oder Prinzessin Mononoke stehen. Die Musik ist von Joe Hisaishi, der auch die ganze Musik für die Miyazaki-Filme, Chihiros Reise etc. geschrieben hat. Jo. Das ist wirklich fantastisch, ein wunderschönes Spiel. So, werfend. So, dann haben wir uns mit dem kurzen Gaming-Talk kurz einmal ein bisschen abgeregt. So, und jetzt frage ich einfach mal offen weiter. Wo geht's weiter? Was ist noch ein Thema? Jetzt haben wir eine Stunde Inside Boinger und alles Mögliche, was damit zusammenhängt. Ja, könnten über das TazLab reden. Dann red mal. Das ist ja diese komische Veranstaltung da in Berlin, wo die uns in Vergangenheit so Perlen gebracht hat wie Vulva 3.0 und dergleichen. Stimmt, war das Blatt, was mich ja als Rassist hingestellt hat. Ja, genau, in ihrer wunderbaren Art und Weise wieder über Hashtags zu berichten. Das ist ja der neue Journalismus, wir reden über Hashtags und zeigen dann irgendwelche Leute, die nicht unserer Meinung sind, überhaupt dann die so, Shitposten vor allem, weißt du, weil so eine Hashtag-Neuland. Haben sie irgendwie nicht... Ich öffne da gerade mal was kurz. Nämlich, es ist auch wieder interessant, wer da so als Unterstützer bei dieser Aktion da eingetragen war. Da haben wir mal wieder Altbekannte wie die Amadeo Antonio Stiftung. Genau. Das Magazin. Sekunde, ich habe das, darf ich mal zum Einblenden. Und von den Themen fand ich dieses Jahr nicht so ergiebig, aber es war auf jeden Fall wieder mal bezeichnend zu sehen, wer da halt eben sich wozu irgendwie äußert. Was ist denn jetzt hier los mit meinem... Also ich glaube, das ist auch wieder ziemlich Blase, weil ich habe irgendwie ein paar Leute mal gegoogelt Der Name war da irgendeine Künstlerin oder Aktivistin oder irgendwas. Und wenn du null Hits auf den Namen kriegst, schon merkwürdig, warum. Der einzige Name, den der mir da jetzt auch in der Liste irgendwas sagt, ist halt Julia Schramm. Nee. Kennt man ja irgendwie schon. Die doofe Julia. Mimimi. Ja, doofe Ohren. Die ist mir auch aufgefallen bei dieser Pink-Stings-Kampagne, die es jetzt momentan gibt, wo sie halt alle schreien, irgendwie Werbung soll weniger sexistisch sein und guckt euch mal an, in Friedrichshain hat es doch schon funktioniert und so. Ja, also ja, halt eben quasi... Jetzt, die SPD will das ja jetzt richtig pushen. Mit Heiko Maas und allem, genau, richtig. Und das Ganze kennen wir eigentlich schon aus dem englischen Raum, oder? Da gab es doch mal dieses Beachbody Ready, ja? Und es ist immer wieder kommt es vor, dass halt eben bestimmte Produkte in den Fokus von solchen Leuten fallen, weil es ihrer Meinung nach sexistisch ist, ja, oder ableistisch oder so. Da gab es einmal diese True Fruits Movies, die Müllermilch, Pin-Up Girls und so weiter und so fort, also ständig eigentlich, ja. Und Pink Stings ist ja so eine Kampagne, die sich halt eben zur Aufgabe gemacht hat, diesen Sexismus aus der Werbung zu entfernen, und da hängt auch die Julia Schramm wieder mit drin, wenn du auf die Seite gehst, da wird dann gleich erstmal 50 Shades of Merkel geschillt, ja, und die finden halt überall Sexismus, ja, ob das jetzt irgendwie auf witzigen T-Shirts ist, die Frauen als Problemfälle darstellen oder halt eben... Kommt denn noch Werbung, wenn da nicht heiße, knackige Typen für Parfüm über so eine Promenade? Ja, ja, keine Ahnung. Ach, da haben sie sich dann über die Magnum-Werbung aufgeregt, die jetzt momentan in der Werbung, im Fernsehen zu sehen ist und so, ja, und ständig diese Geschichten, ja, was hatten sie noch, wenn ihr in eine Bar geht, auf die Toiletten, da haben ja ab und zu mal so die Waschbecken, Frauenbeine oder so Gimmicks halt, ja, ist natürlich furchtbar problematisch und sexistisch und ja, damit beschäftigt sich halt Pink Stings, ne, und der Maas hat sich ja jetzt von denen beraten lassen, um halt eben diesen Sexismus aus der Werbung rauszukriegen. Der hat einen Gesetzesentwurf, glaube ich, gemacht oder so, um diese sexistische Werbung zu verbieten. Und ich persönlich bin der Meinung, da hat er sich mit Leuten angelegt, die seine Kragenweite übersteigen, ja, weil die Werbeindustrie ist riesig, hat elends viel Geld und vielleicht machen sie es ein halbes Jahr für Virtual Signaling, aber im Großen und Ganzen kannst du eigentlich davon ausgehen, dass halt trotzdem immer noch die ganzen Models mit dem, weißt du, ein Ad von Schleck ablutschen, als würden sie gerade am Schwanz saugen oder so. Ja, ich meine, das ist halt eben halt immer so Sachen wie Beachbody Ready und so an. Ne? Das war nur, es hat sich nur positiv auf die ausgewirkt. Jeder, die dann so eine Kontrolle darum haben und dann aber auch noch dann so oder, ne, mit beiden Beinen am Boden stehen, so von wegen, nö, ist uns egal, was, dass sie da jetzt alle so ein Hass aufschieben. Gut, das liegt aber auch daran, wie die mit der Kontroverse umgegangen sind. Ne? Also andere sind halt eben, ja. Da hat ja dann kein Justizminister von England irgendwie gesagt, oh, keine Angst, ich springe auf euren Zug, ich mache das für euch Realität, so wie das ja leider in Deutschland eine Nase lang der Fall ist. Wie kann denn geschlechtergerechte Sprache in das Fach des Justizministeriums fallen? Das will mir einfach auch nicht in den Kopf, weil... Du nimmst einfach jeden Kriminellen mit einem männlichen Wort und jedes Opfer mit einem weiblichen Wort. Ich dachte, die haben andere Jobs. Ich dachte, dafür haben wir die Frau Schwesig. Justiz hat keinen Bock mehr auf Kriminalität und so. Um den Blödsinn zu machen, aber... Kein Spaß mehr. Das ist so rassistisch gerade. Tun wir dann Leute in Gefängnisse sperren, die falsche Worte verwenden? Also keine Ahnung. Es ist halt... Und wie ich habe auch mit der Werbung... Ist das nicht auch ein Eingriff in die Kunstfreiheit? Ist das so? Ja, schon. Ich meine, ganz ehrlich, Adblock, sorry, keine Ahnung, wenn ich Werbung so störe, kann ich Adblock verwenden. Im öffentlichen Raum sieht man trotzdem noch Werbung. Aber ich weiß halt auch nicht, ich habe neulich eine Werbung gesehen von Maxdome, wo sie meinen, so, Männer sind Schweine, wir haben die richtigen Filme, wo sie halt so Werbung einfach machen. Dann denke ich mir, ehrlich gesagt, mir ist es egal, ob man das verbieten möchte oder nicht. Aber mir geht die Debatte auf den Sack mittlerweile. Tut einfach den ganzen Sexismus raus oder rein, aber ich will es irgendwann nicht mehr hören. Also ich will nur noch Sexismus. Ja, überall. Tut damit alle komplett desensibilisiert werden. Ja, genau. Ja, ich meine, das Ding ist einfach nur, eine Minderheit oder eine wahrgenommene Minderheit, die man schützen möchte, die wird dadurch geschützt, dass man Witze machen darf und dass man sie auch ein bisschen in den Dreck ziehen darf. Auf dem Balkan, als Jugoslawien noch ein Staat war, Da hatten die verschiedenen Völker, die in dem Staat gelebt haben, übereinander einen Haufen rassistische Witze zu erzählen, warum der eine faul ist, der andere dir deine Frau klaut und so Sachen. Als der Nationalismus hochgekocht ist, der dann zum Bürgerkrieg übergelaufen ist, in der Zeit davor, in den 2 Jahren, sind die ganzen Witze aus der Gesellschaft verschwunden. Niemand hat mehr über den anderen Witze gemacht. Und dann hat man irgendwann einen Bürgerkrieg gehabt und Nationalismus ist absolut hochgekocht und dann hatten wir Srebrenica und alles. Und damals bei denen in der Kultur war es wichtig, dass man übereinander Witze machen kann. Ja, aber also, guck mal, das ist, ich muss jetzt gerade mal grätschen, weil ganz einfach du hier von Nationalismus redest und Bürgerkriegen und das Extremsituationen sind, wo halt eben die Bombe schnell hochgeht, wenn du was Falsches sagst. Ja, aber wir leben ja nicht im Bürgerkrieg oder so. Uns geht's ja gut. Ja, wir haben ja sogar so was Ähnliches wie Meinungsfreiheit. Ja, ja, aber angeblich also, leben Frauen ja im Bürgerkrieg. Weil ihr müsst dann mal auf die Internetseite vom Frauenrat gucken, da merkt ihr dann, dass Frauen die Lage in Deutschland so ähnlich wie im Irak und so ist. Ja, so ähnlich wie, haben die echt da stehen? Ja. What the fuck? Sind und, die bescheuert oder was? Was haben die denn geraucht? Los, Alter. Wo wir gerade beim Thema sind, mich hat hier sehr gestört, dieser Talk, wie viel Differenz halten wir aus zur Gleichzeitigkeit von Rassismus, Homophobie, Sexismus und Antisemitismus mit Frau Kahane und Frau Pau, die Vizepräsidentin, eine von den vielen Vizepräsidenten des Deutschen Bundestags, weil wir haben ja mittlerweile so viele, und hier moderiert von Julia Schramm. Also das ist ja hier auch schon wieder Intersektionalismus in Action, ne? Petra Pau auch so ein Name, kommt der Carla Kolumna gleich auch noch dazu? Weiß ich nicht, aber ja, jedenfalls, ne, also Gleichzeitigkeit von Rassismus, Homophobie, Sexismus und Antisemitismus sind da wieder so die Oberexperten, ne, die genau wissen, dass ja alles mit allen zusammenhängt und dass man das alles in einen Topf wursteln muss und umrühren muss, und das sind dann diejenigen, die da eingeladen werden, um darüber zu bestimmen, welche Art von Rede irgendwie Haschsprache ist und welche irgendwie erlaubt und so ein Zeug. Und was ich hier halt auch gut fand, ist Wein, Mensch und Gesang, eine Weinverkostung um 18.15 Uhr haben wir da verpasst, auf dem Dach. Ah, und das ist so die deutsche Schickeria-Linke, ne? Da gibt es dann Weinverkostungen und so ein Zeug. Und da unterhalten wir uns. Der Spruch Wein, Mensch und Gesang, der kommt aus der lesbischen Ecke. Lieber Frau, Wein und Gesang als Bier, Männer und Gebrüll. Okay. Nur ja, und What Remains of Cologne, The Mechanisms of Racism in German News Coverage, wo hier eine Medienaktivistin spricht. Und hier vier Dinger weiter ist dann hier die Frage Zeitungskrise, Fragezeichen. Ja, definitiv Zeitungskrise. Mhm. Weil Medienaktivistin, also ich würde im Leben nicht auf die Idee kommen, mir so eine Veranstaltung zu machen und dann da irgendwelche Leute einzuladen, die sich als Medienaktivistin bezeichnen und die dann da irgendwie alleine reden zu lassen, wie denn ihr Medienaktivistentum irgendwie aussieht. Und das dann so als bare Münze irgendwie hinzunehmen über Mechanisms of Racism und so einen Schmarrn sich da wieder weltlich klingen zu lassen hier, wenn man darüber redet, dass hier alles rassistisch ist in Deutschland, bla bla bla blub, dann kann man hier noch nicht mal Deutsch reden. Ja, also ich finde es unmöglich schon wieder. Es ist so wieder so richtig bezeichnend für den Geist, der da im Moment herrscht in dieser Szene hier. Wein, Mensch und Gesang, alles ist rassistisch, was nicht so ist wie wir. Wie viel Differenz halten wir raus? Alles hängt mit allem zusammen und wir müssen euch erklären, wie. Ne? So Anita Sarkeesian-mäßig. Verschwörungstheoretiker. Aha. Ja, keine Ahnung. Das ist halt, Intersektionalität erinnert mich immer an Alex Jones irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, warum die Leute auch immer sich so nehmen, uns, sage ich mal, als hier Conspiracy Theorists und so zu bezeichnen, wenn sie dann mit Scheiß ankommen wie, oh, the Wage Gap und the Patriarchy. So, das sind ja... Ja, das ist eine geschlechtergetriebene Verschwörung geben muss, die Welt erklärt. Aha. Ja. Aber die Regierung, die hat lange überlegt, wen sie schickt, ja, hat hin und her überlegt und gewälzt, und am Ende haben sie echt ihren Superstar zum Taz-Lab geschickt, den Herrn Altmaier. Ja, auch sicher der Richtige, um da zu sprechen. Der Herr Dobrindt hat ja letzte Woche auch den Deutschen Computerspielpreis übergeben. Ich meine, wir haben da nur Expertensitz. Deutsche Computerspielpreis, interessiert sich dafür eigentlich irgendwer noch? Also ich weiß nicht, ich habe das immer so ein bisschen so als so es ist so szeneintern, sage ich mal. Da sind dann halt die Spielepresse aus Deutschland und die Spielefirmen. Aber außerhalb schlägt das halt null Welle. Also ich habe es mir aus Interesse, habe ich mir den Twitter-Stream dazu angeschaut. Also nicht live, sondern als es vorbei war. Und ich wurde fündig. Ich habe es mal in unserem Twitter-Chat gepostet. Es gab mehrere Leute aus der üblichen Ecke, zum Beispiel hier diese Scheinprobleme, die uns auch die Hashtag-Arschlöcher genannt hat. Die hat zum Beispiel sich zusammen mit irgendeinem anderen, einem von den üblichen Verdächtigen, über die großen Brüste bei The Witcher aufgeregt. Und nächstes Jahr gibt es wenigstens keine Preise mehr für The Witcher. Und ja, das übliche Salt halt. Aber ich hätte auch ein bisschen, bis The Witcher 4 rauskommt. Also, ich glaube, das ist eine reine Inzucht, das Ding. So kam mir zumindest der Twitter-Stream vor. So ein paar bekannte Namen. Ich würde an dem ganzen Computerspielspreis Computerspiele-Preis-Ding eher aufregen, weil ich dachte eigentlich, das sollte dann auch sowas werden, wo dann auch die deutsche Entwicklerszene so ein bisschen eher gehuldigt wird und dann gewinnt er schon wieder. Ich glaube, letztes Mal war das auch irgendein ausländischer Titel, der halt Game of Thrones hat. Nee, aber gewonnen hat, glaube ich, Anno. Schon wieder? Okay. Ja. Das ist dieses Neue, das irgendwie keiner spielt, weil, also ich kenne niemanden, der das neue Anno spielt. Spielt jemand von euch das neue Anno? Nein. Das ist aber auch nur, weil da einer von den Sarah Birds Pedo-Supportern dran gearbeitet hat. Also okay. Das so, da will ich dann echt, wo ich Anno eigentlich gut finde, will ich dafür aber kein Geld ausgeben. Okay. Naja, ich bin eher dafür, den Künstler und das Werk zu trennen, aber bei manchen Sachen fällt mir das auch schwer. Ja, wie war das noch? Never met your idols? Also, ja, das macht dann einiges kaputt. Deswegen versuche ich mich da auch so ein bisschen fernzuhalten. Aber ich muss sagen, ja, was Indie-Entwickler angeht, die ich bewundere und auch geil finde, war ich bisher auch nicht wirklich enttäuscht bei meinen Leuten, die ich mir ausgesucht habe. Edmund Macmillan, eigentlich auch ziemlich gegen diese SJW-Krankheit. Ja, da muss man auch mal den guten Notch nochmal erwähnen, loben. Der hat in den letzten 4 Wochen, also den könnten wir auch zum Ehren-Gamergater inzwischen ernennen. Der verteilt auch regelmäßig so geile Burns an die Leute. Das muss Spaß machen, wenn man so reich ist und sich denkt, ja, was wollt ihr eigentlich von... Deswegen, man fragt sich immer dann so, also ich mich privat, na, okay, was hat Notch jetzt dazu getrieben, dass er keinen Bock mehr auf die Gaming-Szene hat? Ne? Und dann so langsam, ne, weiß ich. Ja, gefällt mir auf jeden Fall. Der Twitter-Stream ist oft zu empfehlen. In letzter Zeit, der Notch. Ja, und ich habe hier nochmal was ausgebuddelt aus dem Jahr 2013. Da war nämlich die gute Frau Witzorek bei der Europäischen Kommission in Straßburg und da ging es hier irgendwie um Forum Mediale Demokratie oder Mondiale Demokratie, irgend so ein Zeug. Auf jeden Fall irgendwie um Demokratie. Und das ist hier jede Menge Leute, die hier irgendwie Talks gehalten haben. Und sie war dann da irgendwo auf Seite 18. Rewiring Democracy, stand das da gerade wirklich? Oh, was? Spinne, ey. Rewiring Democracy, das ist ziemlich offen, würde ich sagen. Ja, das war sogar noch hübscher. Da ging es irgendwie... Also auf jeden Fall jede Menge, ja, da haben wir sie ja. Jede Menge einflussreiche Leute hier. Moment, jetzt habe ich den falschen Bildschirm vergrößert. So. Anne Witzorek. Genau, Blogtöse. Blogöse. Ja, na, wenn man dann hier guckt, es gibt hier Leute, Mitglied des kanadischen Parlaments. Ne? Und Secretary des General Council of Europe. Und dann haben wir hier die Blogöse mittendrin. Und okay, Student Activist Group Austria ist auch nicht so interessant, aber. Die Witzorek war übrigens heute bei der SPÖ in Österreich. Okay. Da wird sich die Frau Bankel nicht gefreut haben als Grüne, dass sie nicht zu ihnen kommt, sondern zur SPÖ. Ja, ist doch, kann man doch partnerschaftlich. Ja, jedenfalls, ich kann mir auch erklären, warum sie hier war, denn dieses Thema von der ganzen Sache ist hier irgendwie Envisioning the Future, oder geht es hier irgendwie um Skills for Democracy, wo die dann hier schreiben, Online tools now make it possible for citizens and service users to keep service providers in check by using collective intelligence and public pressure. Und dieses Public Pressure hier, das wird wahrscheinlich dann ihr komischer Aufschrei-Hashtag gewesen sein, wo sie dann hier wieder erzählen durfte, wie super erfolgreich das war, sich über Alltagssexismus auszukotzen bei Twitter und was das ja alles so bewegt hat. Nun ja, sie hat doch genau das in ihrem Buch geschrieben, was man die Leute an den Pranger stellen und shamen soll. Ja. Irgendwie Public Pressure, da fällt mir ein, da habe ich von irgendeinem Iman, habe ich gelesen, der meinte, what you gonna do when you're in public and you have some pressure, als Reaktion zu Köln Silvester. Aha. Aber das ist ein echtes Zitat, ich müsste es nur raussuchen. Aber es war halt irgend so ein Konservativer, keine Ahnung, aus dem, keine Ahnung, Mittleren Osten irgendwo. Ja, also ich müsste jetzt nochmal gucken, was die Frau Bennett heutzutage so treibt, weil die war ja hier von der Liberal Party und die ist ja jetzt in Kanada, es stellt ja jetzt die Regierung, das ist ja die Partei von Herrn Trudeau und ja, das ist hier so jemand, der hier mit Anne Witzereck auf einem Panel gesessen hat. Für so eine Bloggerin mit einem Hashtag, die sich dann hier auslassen darf über Demokratie, Skills for Democracy, was das damit zu tun haben soll. Ist auch kein Mensch, aber... Ich meine, Sarkisien und Zoe Quinn wurden beim UN-Rat eingeladen, also Welt läuft sowieso verrückt irgendwie. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass sie halt eben da im Zuge ihrer Social-Media-Erfahrung eingeladen wurde, halt eben nach dem Motto, wir können eine Debatte anführen, indem wir uns einen Hashtag ausdenken und den künstlich mit unseren Freunden bei der Presse pushen, so, weißt du? Ja, wahrscheinlich. Also... Ja, fällt einem nichts mehr zu ein. Ne? Das war 2013, als wir noch. Das war ja, kein Gamergeld, auf das man sich stützen konnte. Nee, aber das ist irgendwie lustig. Die Anne, die so oppressed ist, weil sie ja eine Frau ist, die war in Brüssel 2013. Ich war zu dem Zeitpunkt, war ich in Tunesien und habe unter Kriegsrecht mit Leuten über Demokratie und Zivilgesellschaft diskutiert. Wurde arabische Frühling schon. Geschämt. Wissen mal ein bisschen, waren die auch intersektionell genug? Waren da genug Transpersonen dabei? Ja. Ansonsten kannst du so eine Bewegung, glaube ich, direkt kicken, würde ich sagen. Ne? Ja, ich meine, in Tunesien hatten sie halt das Problem, dass sie zum Beispiel die Gesellschaft Psychologen und Psychiater gar nicht anerkennt und dass das alles eh Hokuspokus ist. Und da gab es dann so Debatten, wie man zum Beispiel, wenn jemand entführt worden ist, von Rebellen zum Beispiel, dass die Leute oftmals psychologische Hilfe verweigern und das dann zu Folgeschäden bei denen führt. Über so Sachen habe ich mich dort unterhalten und annehmen macht Public Pressure in Brüssel. Keine Ahnung. Es ist irgendwie lustig. Also, ich weiß auch nicht. Das ist, ich finde es eigentlich irgendwie auch ein bisschen traurig. Es gibt so Flecke auf der Erde, weißt du, wo eigentlich wirklich so ein Aktivismus guttun würde, sag ich mal, um da die Verhältnisse zu verbessern. Ne? Aber dann wird sich hier anbauen wegen ziemlich ich sag's mal, es sind gesellschaftliche Non-Issues, weil es meistens immer Probleme sind, die sich auf Einzelerfahrungen beziehen. Mhm. So, es ist ich meine, ich habe immer diesen Eindruck, dass halt eben diese Leute wirklich an den Unsinn glauben, den sie da predigen. Und bei der Anne kann ich es mir auf jeden Fall vorstellen, dass sie so eine ist, dass sie es für mega wichtig hält, was sie da macht. Ja? Bei der Sarkisien hatte ich diesen Eindruck zum Beispiel nicht. Aber das hey, ist halt eben bei der Anne. Ja, weißt du, bei der Anne ist halt eben wirklich, ich glaube wirklich, dass sie das glaubt. Und das finde ich aber auch immer wieder interessant, weil die Leute, wenn man denen mal so ein bisschen zuhört und so, die entlarven immer wieder ihr eigenes Wertesystem. Ja. Und da kann man dann halt eben auch dran festmachen, in was für eine Art und Weise die halt eben denken. Ja? Wenn dann halt eben so eine Anne Witzurek, ja, Ampelmännchen ist problematisch, und dann gibt es andere Feministen, die sagen so, hey, aber im Mittleren Osten werden Frauen immer noch die Kitzler entfernt, damit die keinen Spaß haben nach dem Sex. So, Afrika ist das aber auch, ist eher in Afrika, aber... Okay. Ja, das ist ja, wir wissen, worum es geht. Und was in dem Zusammenhang auch vielleicht ganz interessant ist, Am Freitagabend poppte bei mir auf meinem Telefon ein Periscope-Stream von Frau Lemke von Heute Plus auf, die ich dann einfach mal eingeschaltet hatte. Und da saß sie dann irgendwie um Mitternacht und erzählte irgendwelchen belanglosen Kram. Und die Leute fingen dann da an, so irgendwie so zu fragen, so mit GEZ und warum man das denn bezahlen muss und so ein Zeug. Und ich habe dann so geschrieben, ja, wir sollten ohne GEZ die ganzen aktivistischen Hashtags verbreiten. Woraufhin sie dann gesagt hat, welche aktivistischen Hashtags? Und woraufhin ich dann geschrieben habe, im Zug passiert. Und woraufhin sie dann meinte, im Zug passiert. Also ich nenne das ein Gesprächsangebot gegen Gewalt. Und das hat sie aber so gesagt in so einem Tonfall, ich kann das gar nicht richtig nachmachen, so nach dem Motto so, ja, warum fragst du mich das überhaupt? Das ist ein Gesprächsangebot gegen Gewalt. Ja, und, das ist Public Service. Ja, und dann hat sie da zu irgendwelchem Kram dann noch irgendwie gesagt, so, ja, never complain, never explain. Dann irgendwie anders gesagt hat und so. Und da hast du es auch mal wieder dann gemerkt, so, diese Medienansicht im Moment, so nach dem Motto, ja, wir haben ja die Wahrheit hier für uns gepachtet und das ist doch so wichtig und bla bla bla und alles ist Gewalt. Und dann habe ich mir den Beitrag nochmal angeguckt, zu dem Zug passiert. Ich wusste ja nur, dass sie darüber geredet hatten, aber ich hatte mir noch nicht angeschaut. Und das besteht ja dann auch nur daraus, dass die Tante dann da irgendwie steht und so sagt, so, oh, ich habe den Hashtag gestartet. Weil es ist ja teilweise so krass, was passiert und die Leute sehen es ja nicht ein, wie krass das ist. Und da war dann natürlich neulich auch mal einer und dann hat er sich die Hose gerichtet und oh mein Gott. Und das ist dann... Nee, aber mit Aktivismus hat das natürlich nichts zu tun. So, wir weichen das alles auf, wir nennen alles Gewalt, was irgendwie Frauen nervt. Und aber nein, Aktivismus ist das natürlich nicht Aktivismus? Nein, das ist doch kein Aktivismus. Pseudoaktivismus. Ja, Astroturfing. Also wir hatten unter typisch Typen hatten wir mehr Tweets wie unter dem Zug passiert. Ja, eben, da waren überhaupt fast gar keine. Das Lustige war, dass unter im Zug passiert wirklich die gleichen Fressen waren, die wir unter Aufschrei hatten, auf Campusrassismus und so. Da denkst du dir, sag mal, was haben die für ein Pech im Leben, die Leute? Die scheinen ja echt überall da irgendwas zu kriegen. Ja, und wenn ich jetzt gesagt hätte, welcher Hashtag, wenn ich da jetzt gesagt hätte, ausnahmslos, dann hätte sie wahrscheinlich gesagt, ja, aber da muss doch nur geredet werden über den Rassismus und da muss man auch drüber sprechen, wie rassistisch das jetzt plötzlich ist. Und diese ganzen Talking Points hätte ich da wahrscheinlich auch gekriegt. Also im Endeffekt, ja, ich fand es jetzt eigentlich nur ganz, ganz nett, dass sie da mal wieder auf mich angesprungen ist. Aber normalerweise finde ich das echt gut, wenn man die Frau mal mit mir für eine halbe Stunde oder so in dem Raum einsperren würde mit einer Kamera. Da würde ich ihr echt ganz gerne mal ein paar Fragen stellen. Also jetzt nicht. Weißt du, nein, ich raus, mach ich einen Clip draus. Nein. Jetzt haben wir es schwarz auf weiß. Gamer Gator. Wolf. Breath. Aber ich weiß, was du meinst, Chris. Ja, diese scheiß Ausweicherei, ne? Und das alles irgendwie so hinstellen, so wie. Ne? Ich meine, wer ist denn auch, weißt du, im Zug passiert? Wer stellt sich denn auch dorthin und sagt, also ich finde es gut, dass Leute im Zug belästigt werden? Also ich würde gern einfach mal diese Aussage von einem Nicht-Troll-Account irgendwo sehen. Also wirklich, wo jemand sagt, also ja, wir müssen daran arbeiten, dass mehr Leute im Zug belästigt werden. Ja, das ist doch ja, was ich lustig fand, wie vielen von denen passiert ist, vor allem manchmal auch, sage ich mal, waren die optisch sehr. Nein, ich sag's mal nicht, ne? Aber wie oft es denen anscheinend allen auch irgendwie passiert ist, dass sich Leute vor die sitzen und dann erstmal ihren Penis rausholen und sich einen runterholen. Das mache ich als erstes, bevor ich nach der Karte suche, ja, weil die muss ich ja irgendwann mal während der Fahrt zeigen. Erstmal Hosenmatz raus, Bimatz raus, ja. Und dann Augenkontakt suchen, wichtig, Augenkontakt, ja. Und sobald die rüberkommt, furios masturbieren, ja. Bis die Vorhaut platzt. Ich halte das einfach für so bizarr, dass ich das ich immer so. Ja, aber wir lachen da jetzt drüber, aber im Endeffekt ist das doch die gleiche Schiene wie wir müssen nicht unseren Töchtern beibringen zu schützen, wir müssen unseren Söhnen beibringen, nicht zu vergewaltigen. Wenn das ist so, weißt du, dann kommen sie immer so und dann erzählen sie irgendwelchen richtigen Gutmenschen, ja, wie böse Vergewaltigung und so ist, weißt du, so Menschen, die sowieso sich nicht an der Frau vergehen würden. Ja, das ist weil diese halt Menschen einfach nicht rallen, dass der Typ, der sie denn vergewaltigt, eben nicht der nette Larry ist, der sich in so eine Sitzung setzt, wo über Vergewaltigung geredet wird. Ne, sondern ein kranker Mensch ist, der irgendwie... Also worauf ich eher hinaus wollte, ist, dass 99% der männlichen Bevölkerung Vergewaltigung ablehnen. Dass man denen das nicht beibringen muss. Also mir hat nie jemand gesagt, also Markus, hier, ich sag's dir jetzt mal, damit du es weißt, Frauen muss man vorher fragen oder sowas. Was, wie, das, was echt? Nee, das hab ich habe diese Lektion aus dem Leben gelernt. Wie 99% aller Leute. Und dieses dämliche... Das ist genauso, wie kannst du auch genauso argumentieren wie Diebstahl oder Raub oder Angriff oder alles Mögliche. Ne? Die Leute werden alle schon wissen, dass das... Ne? Also ich hatte da immer aber die Faustregel, halt wenn ich mich im Zug entlösen tue und dann jemand anfängt zu schreien, dann weiß ich, wen ich vergewaltige. Also, weißt du, nein, keine Ahnung. Es ist Vergewaltigung, 90% der Vergewaltiger sind Serientäter und die wissen sehr genau, dass das, was sie machen, nicht in Ordnung ist. Also die werden durch einen durch Aufklärung auch nicht davon abgebracht, sondern die wissen, dass sie ihrem Opfer Schaden zufügen. Also es ist keine Ahnung. Im Grunde hat damit die Gesellschaft eine Debatte. Was halt immer gemacht wird, dass jetzt, sage ich mal, dadurch Männer, sage ich mal, bombardiert werden, wie wir oder auch andere, sage ich mal, ne, die nie eine Frau belästigt, nie eine Frau vergewaltigt haben, ne, als tätigen Angriff. Und wir müssen jetzt darauf antworten, weil es halt kranke Menschen gibt. So, jetzt müssen wir darunter leiden. Ja, genau das wollte ich sagen. Einschränken, um diese kranken Leute zu erziehen. Ne? Also man nimmt 99% irgendwie den Playboy weg. Und das eine Prozent interessiert sich eh nicht für einen Playboy, sondern für seine perversen Fantasien. Ne? Das ist halt der Quatsch. Playboy steht übrigens zum Verkauf. Ne? Wollte ich nochmal kurz hier so als Zusatzinfo droppen. Ja, und ich meine... Lass mal einen Crowdfunder starten und umbenennen den Gamergate Monthly. Das Männermagazin. Frauen nicht willkommen. Ja, für Männer, die Frauen hassen und trotzdem nicht genug von ihnen bekommen. The Pillow Four. Irrsinn. Da hupt jemand. Möp. Immer mit einem schönen Editorial von Rainer Schauder in jeder Ausgabe. Herr Schauder. Ja, welche Rubrik würde er denn übernehmen? Ich glaube, bei mir wäre so Leserbriefe. Da würde ich hinstellen. Ich würde eigentlich auf den Anstoß für uns schreiben. Uiuiui. Da wird jetzt böse getweetet. Ach, die Leute da, die uns hassen haben, wenn sowieso schon. Ja. Hab sich verabschiedet, nachdem ich weiß nicht, ob du den Spruch von mir am Anfang gehört hast. Ich habe gesagt, es tut mir ja leid, wenn ich einige böse Ausdrücke. Ich kann das jetzt nochmal als Disclaimer sozusagen so fast gegen Ende einführen. Nochmal als Disclaimer, da ich ja heute hier nur als Gast bin, repräsentiere ich nicht die Meinung der Weltraumaffen und so. Und, niemand hier repräsentiert die Meinung der Weltraumaffen. Das ist die erste Regel der Weltraumaffen. Junge, du heißt die Weltraumaffen. Du repräsentierst das auf jeden Fall. Naja, wait. Ich bin ich bin halt hier als Gast heute dabei und wie wir das ja alle kennen und wissen, als Gast in Deutschland hat man ja so gewisse Freiräume und hat sich keiner Konsequenz zu fürchten. Hashtag KölnHBF. Bedummt. Was? Der Rhubarb wurde nicht importiert, der war schon immer da. Ja. Nein, aber ich weiß nicht, mich stört es einfach irgendwo, dass jedes Mal die Debatte so dämlich geführt wird. Also, ich weiß nicht, es ist jedes Mal dasselbe. Man hat dann die Mitte der Gesellschaft, die dann mit ein paar Feministinnen debattiert und da, wo es wirklich Probleme gibt, darüber redet man nicht. Also gerade über Serientäter, was man an vorbeugende Maßnahmen machen kann, was man vielleicht im Strafvollzug besser machen kann. Bei den Leuten, wo halt so Verhalten wirklich regelmäßig eintritt und dann tun sich aber sozusagen die Leute, die sich dran stören, dass man ihnen was auf hier, dass man sie beschuldigt, die tun sich dann mit den Feministinnen unterhalten. Also, ja, du hast gedacht, man, an Lösungen verdient man doch kein Geld, ja. Ja, stimmt. Okay. Hatten wir sonst noch ein Thema? Ich hätte eigentlich langsam noch eine Menge, aber ich bin zu spät rein und ich wusste nicht, was ihr macht. Ja, hau doch raus, haben wir noch. Ja, also jetzt 15 Minuten vor Schluss über Panama Papers anfangen, ist auch irgendwie gay. Also, gay. Ist irgendwie wie du. Warte mal. Mal den Kolben reingebuttert, Alter, aber so richtig groß. Du wiederholst. Können wir einen Aufschrei-Hashtag starten. Da. Okay. Ja, okay, ich habe eine so eine Kleinigkeit, die ich mal kurz angesprochen habe, glaube ich. Und zwar hat der Spiegel mal rausgefunden, dass es sowas wie Pink Tags gibt. Und die Pink Tags ist halt so ein Bullshit-Scheiß wie der Wage Gap, fast schon, würde ich fast behaupten. Weil irgendwelche Trullers behaupten, dass Frauen für die gleichen Pflegeartikel, ne, hier so Deo und solche Geschichten, mehr bezahlen müssen als Männer. Und das ist von daher schon mal der absolute Bullshit, weil Frauen einen ganz anderen Anspruch an ihre Produkte haben als Männer. Ja, also bei Männern ist eher so, die geben sich mit den Basisfunktionen, sag ich mal, zufrieden. Und bei Frauen, die haben halt immer noch so Zusatzwünsche, sag ich jetzt mal. Ja, zum auch Beispiel ist bei den benötigen Frauen auch mehr. Also das ist die, ja auch ja, so. Ja, sie haben Ding, halt also. Eben. Ne? Also es wird halt eben argumentiert, dass gesagt wird so, ja, an Frauen lässt sich mehr verdienen und genau deswegen verlangen wir auch mehr Geld für die fürs Make-up und solche Geschichten und so. Ja, aber Männer benutzen ja kein Make-up, darum. Ich dachte, Make-up wäre sexistisch und so, dann müsste ich es ja nicht mehr kaufen. Genau. Und dann werden halt eben Äpfel mit Birnen verglichen, um halt irgendwie zum Schluss zu kommen, dass Frauen mehr Geld abgehungen wird. Ja, zum Beispiel habe ich gesehen, dass es da so Produkte gibt wie also die haben es zum Beispiel mit Rasierern versucht, ja, und haben dann halt gesagt, irgendwie, ja, guck mal hier, diese ganz normalen Rasierer für Männer kosten irgendwie 49 Cent für ein Stück. Und bei Frauen, die Rasierer, die kosten dann irgendwie 2 Euro. Und haben gesagt, das ist voll sexistisch. Ja, aber guckt man sich diese Produkte mal an, stellt man schnell fest, dass halt eben bei den Frauen, die Dinger sind nicht nur pink, nein, die haben auch zum Beispiel so einen Aloe Vera Streifen vorne dran, ja, für die Hautirritation. Es halt irgendwie 4 Klingen anstatt 3 sind und solche Sachen, ja, und es ständig wird dieser Scheiß halt eben da gemacht und dann halt am Ende behauptet, Frauen müssen mehr zahlen. Und der Spiegel hat es halt meiner Meinung nach sogar noch auf die Spitze getrieben, indem er halt auch noch gesagt hat, nein, es ist ja nicht nur so, dass Frauen weniger verdienen, jetzt müssen sie auch noch mehr für ihre Pflegeprodukte bezahlen. Jetzt und ich dachte, so gegen argumentieren, dass Männer mehr essen. Ja, so eine Art, ey. Und ich dachte mir so, oh, ja. Und ich meine, gut, ein Artikel, hätte ich mir jetzt auch schenken können, aber das Ganze war dann auch noch ein Moment, wo habe ich es hingeschrieben, das Ganze war auch noch in Videoformat, ich glaube auf Extra 3 oder so zu sehen, warte kurz, wo habe ich den Scheiß? Moment, Pinktext, da. Ja, das ist ja auf jeden Fall auch wieder alles übernommen, ne? Diese Pinktext-Sachen, die werden ja im englischsprachigen Raum schon seit Monaten durch die Gegend geworfen, und jetzt sind diese Talking Points halt eben wie alles andere auch dann hier einfach auch angeführt, wird auch wieder gar nicht der Name geändert, ne? Heißt dann bei uns auch Pinktext. Ja, typisch deutsches Problem, Pinktext. Und aber, genau, aber, und das Ganze, sorry, ich sag nur ein, zwei Sachen, dann fertig zur Diskussion auf. Und zwar, es gab noch ein, zwei Medienbeiträge in Videoformat, einmal bei NTV und einmal beim Bayerischen Rundfunk. Also da wurde auch wieder mit öffentlichen Geldern dieser Schwachsinn weiter verbreitet. Und falls ihr, es gibt ein Video, was ihr euch unbedingt angucken müsst, wenn es um die Pink Tags geht. Und das ist von Teal Deer, das ist ein YouTuber, der sich halt mit solchen Sachen beschäftigt. Ja. Das Video Liz Plank Doesn't Understand the Pink Tags. Das packen wir nachher noch in die Beschreibung rein. Und da er hat sich halt auch die Mühe gemacht, diese Produkte selbst zu kaufen und zu analysieren. Ja, hat sich zum Beispiel auch mit den Herstellern von diesen Produkten auseinandergesetzt und so. Und daher weiß ich dann halt auch, eben auch, dass Frauen einen ganz anderen Anspruch an diese Produkte haben als Männer. Naja, auf jeden Fall, das ist halt eben das Video, das es nochmal im Detail erklärt, geht glaube ich eine halbe Stunde oder so. Und falls ihr das irgendwo, zum Beispiel in Verbindung mit dem Wage Gap hört, dann schaut ihnen die Fakten um die Ohren und sagt, das sind aber nicht dieselben Produkte. Ja, es sind Äpfel und Birnen, die da werden. Ich glaube, das Ding ist auch einfach, dass Frauen auch, sag ich mal, mehr sich die Markenprodukte jetzt im Beauty-Bereich auch holen, während uns Männern, sag ich mal, der Billigrasierer und der Billigrasier schon mal langt oder so, weißt du, oder mal das Billig-Duschgel. Ja. Ich habe da auch noch einen Artikel zu eingestellt gehabt, da haben sie einen Vergleich gezogen anhand von Deo und ich dachte mir halt so, die Zahlen sind so komisch, also es kam dann raus, es ging um ein James Bond Deo, Was natürlich schon mal völlig repräsentativ ist. Wer kauft denn sein Deo nach irgendwie dem Film, der gerade läuft oder so? Und dann kam dann raus, dass am Ende, ich habe mal auf meins hinten drauf geguckt, da sind 150 Milliliter drin. Und die Dose James Bond Deo würde demnach für Frauen irgendwie 10 Euro kosten und für Männer 7. Da frage ich mich, wie groß ist da die Menge der Leute, die sowas kauft? Ein Deo für 7 oder 10 Euro? Was sind das für komische Zahlen? Das muss man doch im Endeffekt, muss man das mit dem machen, was in der Supermarkt-Dings steht, für, keine Ahnung, 2 bis 3 Euro, aber doch nicht mit sowas. Das ist völlig, da wird schon wieder was herbeigeredet, glaube ich. Da wollte man möglichst dicke Differenz zeigen und ja, dann nimmt man halt das James Bond Deo, das ist eh, da ist es am deutlichsten, bla bla. Ja. Aber es kauft doch keiner. Eben. Also das ist ja in Deutschland auch alleine schon wegen den Gesetzen wäre das total unmöglich, das hier zu machen. Ja, und ich meine, ich habe dann mal kurz geguckt, also meine Freundin benutzt Axe Rebel und ich benutze auch Axe Rebel. Und es gibt es einmal für Frauen mit einem eher floraleren Duft, ein bisschen zitrusmäßig, und dann halt für Männer hier halt Männerduft, keine Ahnung, was da drin ist. Juckt mich nicht, ich stink nach dem Sport nicht, das ist das, was zählt. So, und die sind identisch. Von den Basiszutaten, halt natürlich nicht vom Geruch, und die kosten auch gleich viel. Ja? Aber es wird auch klar, dass halt eben da wieder Sexismus, also halt eben so ein Sexismus-Narrativ kreiert werden soll, alleine wegen der Titelzeilen, ja, halt eben Pink Tags, Diskriminierung an der Kasse, sexistische Preise, warum Frauen mehr zahlen müssen als Männer. Ja? Also das ist halt genau die Kerbe, in die es reinschlägt. Und ich meine, jeder weiß ja, dass Frauen nicht viel für Pflegeprodukte ausgeben und dass Männer ja eigentlich viel mehr Pflegeprodukte kaufen. Das ist ja total bekanntes Wissen. Also, das ist Common Sense und so, bist du dumm oder was? Also, ja, eins von den wenigen Produkten, wo ich bei den Sachen Wert drauf lege, dass es ein Markenprodukt ist, ist ein Nassrasierer, weil ich rasiere mich nass, ich habe einen ordentlichen Bartwuchs und mit diesem Einwegscheiß und so, das treibt mich in den Wahnsinn. Also da zahle ich eine ordentliche Menge Geld für die Wechselklingen. Ich habe mir jetzt auch einmal... Die sind Schweine teuer, also ich... Da, und die Rasierklingen, Alter, von Wilkinson, die kosten einen Haufen Geld. Das ja, ist, also da frage ich mich auch, wo ist denn da die Benachteiligung? Ja. Ich muss noch viel... Ich muss, kommt da auch auf jeden Menschen an. Es gibt Leute, denen wächst kein Bart und die brauchen die Dinger gar nicht und dann fühle ich mich aber diskriminiert, dass ich die brauche. Brauchst du jetzt einen Gehaltsplus, weil du... Ja, oder eine Haarentfernung auf Staatskosten vielleicht auch einfach. Ne? So, dass die weggelasert werden. Irgendwas, da muss mir doch geholfen werden. Also in Ägypten gibt es die Mach 3, eine 100er Packung für 5 Euro. Also, talking about privilege. Du kriegst doch hier nicht mal mehr 3 Stück für 5 Euro. Jetzt halt ja, für bei meinem für 5 klingt, zahle ich 12 Euro. Also. Fährt jemand noch die Rasierklingen ja auch. Wie willst du denn sonst deine Töchter verstümmeln ohne Rasierklingen? Oh, Alter. Hashtag im Zug passiert. Kulturelle Teilhabe. Kultur gelebt im öffentlichen Raum. Wir werden cultural enrichment is happening. Wer von euch schmeißt mich von einem Gebäude? Weil wir müssen ja hier uns kulturell anpassen und erweitern. Erstens sind wir Bigots. Ach Quatsch, dir wird ein Kleid angezogen und dann musst du halt eben wie der Dorfboy ja alle glücklich machen. Ne? Gibt's für ja auch Lutschi, Lutschi machen. Hartgeldstrich oder was, wäre ich mit 10 Centstücken beworfen. Geld, bist du wahnsinnig? Oh, das froh sein, wenn dir nachher jemand die Rosette eincremt. Er hat Strich gesagt, da gibt es noch so ein Thema. Ich weiß nicht, ob ihr das alles schon mitgekriegt habt, aber ich glaube schon. War? Ach so, oh, ja. Wir hatten ja letzte Woche über Allison Rapp gesprochen. Oh, ach so. Sollen wir das echt jetzt nochmal ansprechen? Weil ich meine, im Endeffekt. Ah, ich meine, es ist ihr Privatleben, also. Ja, ich finde aber schon einen Aspekt ganz interessant da dran. Das hatte ich auch in unserer Gruppe da schon geschrieben. Ich öffne das nochmal eben kurz. Diese Werbung, die sie da für sich selber macht, wenn ich es denn hier irgendwo finde. Die könnte eigentlich jetzt so in die Musikbranche eintreten. Ich meine, die hat den perfekten Namen, der Allison Rapp. Beziehungsweise Mia, wie war das noch? Mint? Maria Mint. Genau. Maria Mint? Das ist auch schon so ein Pornodarsteller. Ja, was hat da irgendwer bei Twitter geschrieben? Ihr Mann hätte ihr irgendwie eine positive Bewertung gegeben? Ja. Der durfte dann das Bullen. Weißt du, der durfte dann das Alpha-Sperma aus der Muschi von ihr lutschen, nachdem sie fertig war, oder was? Ist das Mint dann so, wenn du eine Geschlechtskrankheit bekommst und danach dann beim Pinkeln brennt? Ja, dann darfst du das ja Mint. Eigentlich immer Jungfrau sein, ist halt Mint-Zustand, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, obwohl, was ist los mit diesen Leuten, ey? Ja, das ist jedenfalls hier das Profil von der guten Dame gewesen. Und, dass die Leute auch sowas finden, das ist echt heftig. Ja. Naja, also die Seite wurde ja dann in der Nacht- und Nebelaktion, glaube ich, auch gelöscht. Und man konnte aber leicht sehen, dass sie das ist, weil die Tattoos dieselben sind. Ich denke, Nintendo hat die Seite gefunden, oder? Also, weil sie haben gesagt, es ging um einen Nebenjob. Und vielleicht wollten sie einfach freundlich sein, ne? Und haben gesagt, okay, wir kommentieren das nicht weiter. Ja. Und ja, aber sie haben sie halt entlassen, ohne das an eine große Glocke zu hängen, um da keinen Skandal draus zu machen. Und jetzt kommt halt nach und nach die Wahrheit raus, weil es irgendjemand gecheckt hat. Ich meine, das ist... Ich sag an dieser Stelle doch mal, ich bin nicht gegen nackte Haut, im Gegenteil. Ich finde, legale Prostitution ist ein ganz normaler Job. Pornostars, ich habe da überhaupt kein Problem mit und so. Aber wenn du dann für Nintendo arbeitest, Mann, ja, ey, fuck, wie kriegst du das unter einen Hut? Ja, ja, so eine Familienfirma halt, ne? Das ist so, komm, Alter. Ja. Vor allem, das Ding ist halt, du hast doch dann auch... wenn einfach in einem Arbeitsvertrag drin steht, dass du keinen zweiten Job annehmen darfst, dann hätte es ja auch alles andere sein können und das wäre einfach nicht in Ordnung gewesen. Also ja. Sie hätten vielleicht auf jeden Fall Sachen auch hinweggeguckt. Ja. Was ich jetzt ziemlich interessant fand, halt im Zusammenhang zu, was das halt für eine Person so ein bisschen ist, ne? Also sie dann hier halt schreibt in ihrer Beschreibung, let's chat about work. Love, life, or the lack of support for a strong and protected proletariat class. Ne, so wie eine komplett irgendwie Politikkram. Und vor allen Dingen, was ja auch lustig ist, die ganzen Kommunisten sind ja so richtig Anti-Prostitution, ne? Ja. Ich sag ja, das ist dieser Spagat der Mentale, den die kriegen, das ist beneidenswert, diese Beweglichkeit des menschlichen Geistes. Vor allem das Ding ist auch, weil ich auch viele gesehen habe, die dann zu der ganzen Alice-in-Rap-Sache auch gemacht haben, ist doch egal eigentlich, was die bei der Seite macht, ne? Das ist ja nichts, was denn die Hauptfirma angeht oder so, gab es ja viele, die diesen Punkt gebracht haben, denn das Ding ist halt, ne, wenn du für eine Spielefirma arbeitest, bestimmt auch für andere Firmen, aber ich kenne es halt nur als Spielefirmen, weil ich hatte mal zwei Bekannte, die halt bei DICE angefangen haben, nur als Beta-Tester zu arbeiten, ne? Aber sobald die denn, weil es ja dann unter EAs Fahne sozusagen stand, ne, was auch ein Riesen-Publisher ist, sobald die denn da gearbeitet haben, die Verträge unterschrieben haben, durften die nicht mal mehr an einer Mod arbeiten. So wirst du eingeschränkt dadurch. Also vertraglich, weißt du? Du darfst keinen eigenen kreativen Output mehr haben. Fuck. Und ja, wie gesagt, also da sollen die Leute sich ja nicht so wundern, wenn diese Alison Rapp denn da so bei der Seite an der, ja, sich halt da nicht an die Verträge hält, dann ist ja klar, dass er rausgeworfen wird. Da sollen sie jetzt auch nicht rumheulen. Vor allem ist das halt irgendwo für eine Firma schon fast peinlich, wenn ein Mitarbeiter einen zweiten Job braucht, um genügend Einkommen zu haben. Vor allem so eine Firma wie Nintendo, Alter. Ja, gut, sie sagt ja, dass sie diesen Nebenjob, das hat sie ja auch gleich getwittert am Anfang, dass sie den gemacht hat, als es noch um die Fotos ging, um ihr Student Debt, ihr Studentenkredit abzutragen. Also das ist ja auch, ich meine, mein moralisches Ich sagt, ey, wie kann man in einer Beziehung, aber wer weiß, wie die ihre Beziehungen regeln, die Leute, keine Ahnung, aber das find ich einen sehr merkwürdigen Gedanken, aber auf der anderen Seite, der Liberale sagt, ja gut, jeder kann machen, was er will, er muss halt mit den Konsequenzen zurechtkommen. Ne? Nee, bei mir ist das Ding, wo ich dann so dran gedacht habe, weißt du, das ist ja so, ne, mit den Studentenlöhnen und so, ist halt echt schon eine Scheißsache in den Staaten, ne? Du bist ja echt so, auf dich allein gestellt und, sag ich mal, bist da auch verschuldet bis zum geht nicht mehr. Aber dann musst du halt, sag ich mal, als Hauptberuf was anderes wählen als eine familienzentrierte Riesenfirma. So, weißt du, wenn du denn zwei Jobs sozusagen machen willst, weißt du, dann, keine Ahnung. Mit deinem Vorgesetzten einfach drüber sprechen. Also, ich weiß auch nicht. Also, keine Ahnung. Weil in der Regel... Sie wird ja sicherlich gewusst haben, dass was sie macht nicht richtig ist. Deswegen hat sie es ja auch wohl, ne, versucht, auch geheim zu halten. Ist ja schon klar. Ja. Also, weil auch ihr Vorgesetzter würde auch direkt sagen, nee, ist nicht. So, auch wenn sie da, sag ich mal, verschuldet ist oder so. Keine Ahnung. Ne? Die werden da auch, denke ich mal, wenn sie denn da bei Nintendo arbeitet, extra so Mitarbeiter unterstützen. Nintendo ist eine japanische Firma. Stell dir mal vor, die Geschichte... Die Mails gehen wirklich bis nach Kyoto und jemand wirklich Wichtiges liest es. Also, da muss man halt einfach auch mal eins und eins zusammenzählen können, wenn man Alison Rapp heißt. Dass, wenn das rauskommt, man in der japanischen Firma einfach weg ist. Ja, das muss einem klar sein, wenn man so doof ist und das irgendwie für Cultural Appropriation hält, sich über die Kultur, mit der man da irgendwie zusammenarbeitet, zu informieren, bevor man das macht. Dann ist man selber schuld, meiner Meinung nach. Ja, ja, ich meine, sie wird ja einen Vertrag unterschrieben haben, wo das auch direkt aufgeführt worden ist. Ne? Ja, da wird nicht drin, nicht hält... sie dürfen sich nicht als Prostituierte verdingen. Ja, da wird dann halt unter Nebenberuf. Nicht verdient vor ihren gesamten Vorgesetzten, die halt nicht Amerikaner sind. Einfach diese Konsequenz zu bedenken, ob ich die gut finde oder nicht. Mein moralisches Ich klatscht den Japanern Beifall. Ja, aber mein liberales Ich sagt, wie gesagt, die kann machen, was sie will. Aber das Wissen darum, also das ist wie, wenn ich an den Autobahnrand gehe und dann sage, na, mal gucken, ob ich in der Mitte ankomme, weiß ja nicht, wie schnell die Autos hier sind. Ja, dann weiß ich einfach, dass das eine Scheißidee ist. Da muss ich halt mal gucken, warten, wie reagieren die Leute so in meiner Firma, wenn jemand Scheiße baut. Und dann kann ich mir überlegen, als Freizeit-Escort zu arbeiten. Weil ich meine, das kann doch immer passieren, dass du jemanden triffst, den du von der Arbeit kennst, und dann bist du geplatzt. Ja. Oh, Mr. Hirohito aus der Zentrale, schönen guten Abend. Wozu möchten Sie denn buchen? Wolltest du eigentlich noch was zu dieser schönen Beschreibung sagen, die sie bei sich auf diesem Escort-Profil hatte? Ja, ich fand das halt auch noch interessant, dass sie hier irgendwie schreibt... I love to listen, make people feel good, help them enjoy their time and encourage them to learn to love themselves. Und da steht dann da halt so drunter, unter diesem ganzen hier so Proletariat und meine Hobbys und dies, das, jenes, ne, so. Und ich habe schon bei der so ziemlich das Gefühl, dass sie so sehr, ja, sich selber beschäftigt ist. Und so anderen Leuten beibringen, sich selbst zu lieben. Keine Ahnung. Also. Ja. Stell dir mal vor, willst du einen wegstecken? Ja, kommst zu Hause, bist Kulturmarxist. Ja, aber gut, ich meine, sie setzt zumindest für ihre potenziellen Kunden mit diesem Spruch über das Proletariat eine absolute Red Flag. Ich meine, da kann man sich als gebildeter Mensch ja, glaube ich, denken. Naja, so wie ich mir die Preise hier angucke, hat sie, glaube ich, nicht so ein Problem mit dem Nicht-Proletariat. Also hier steht nirgendwo irgendwie Discount für Arbeiter des Monats oder so bei McDonald's. Stimmt, müsste eigentlich. Da steht hier, ich bin gebildet und... für Schwarze for free. Upscale Escort, schreibt sie ja hier, ne? Highly educated. Ja. Highly Educated Gender Studies Escort. Das ist eine Marktlücke, denke ich. Du darfst mich nicht objektifizieren. Nein, ich ziehe mich nicht aus. Nein, das Geld kriege ich trotzdem, ja. Ja, also ich denke mal, die wäre auch so eine Kandidatin für Weinverkostung bei der Taz. Hm. So. Schön Wein in Eimer spucken und so macht Spaß. Oh, ist das nicht schlimm, was die Leute alles bei Facebook schreiben? Kaviar-Kommunisten. Okay, mal gegen seine Hassgruppe. Oh, der ist aber komisch im Abgang. Wir müssen die Sozialberufe aufwerten. Ja, und wie läuft es bei euch in der Antonio-Stiftung? Habt ihr schon neue Überweisungen und von welchen Ministerien gekriegt? Oh Mann, ey. Treffen wir uns nachher beim Mars wie letztes Jahr? Oh, das ist ein guter, ich glaube, davon bestelle ich mir eine Kiste. Wieder mit dem Kapitalismus. Wir waren ja letztes Jahr in Las Vegas. Um über den Casino-Kapitalismus zu sprechen. Ja, genau. Ja. Ja, das würde mich auch mal interessieren, ob die da bei der Taz dann so stehen und sich so denken, so, ja, hier, lecker Weinchen und so, und dann irgendwie, ja, und dann haben wir den Nazi hier bei Facebook geoutet und dann wurde er entlassen aus seinem Job und so, ja, genau, alle Leute entlassen, die schlecht sind, hochlebe die linke Bewegung. Oh, da kommt der Aufschrei. Lass uns mal weg. Wein bei der Taz trinken. Ja, früher noch gegen das Establishment wettern und heutzutage selber am Herrschaftskuchen nagen. So sind sie. Hat jemand Joschka Fischer gesagt? Ich hab's vielleicht impliziert, ja, ja. Ja, oder die Grünen in Baden-Württemberg hier, Kretschmann, mit von wegen Erbschaftssteuer und so. Ja. Das sind Themen für die Grünen, hä? Ja, also, keine Ahnung. Ja, also muss man mal sagen, das letzte Hemd hat keine Taschen hier. Hast du nichts gelernt bei deiner Religion? Ja, aber es ist halt einfach nur lächerlich, keine Ahnung. Ja, ja. Haben wir genug gehetzt oder gibt's noch was? Ich habe vorhin schon mal Games-Idiot gesagt, aber ich weiß nicht, ob das ausreicht. Ich glaube, gegen die ganzen Idioten davor, die bei Insert wollen, dann auch so. Ne? Ich wollte gerade sagen. Was wir jetzt haben wir gut ja. Gehetzt. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, irgendwie, man merkt, ich... Mir tut ja immer die Chefredakteurin leid, die mit solchen Shitlords zusammenarbeiten muss. Ja? Und dann halt eben privat ihre Kriege führen und dann halt eben dadurch die Qualität von Games Idiot in den... So, die macht doch da selber auch mit. Also jetzt nicht so mit Leuten anneckern oder so, aber die ist so eine tierische Freundin von der ganzen Clique. Die hat halt nur so eine geschmierte Professionalität also, aufs Übliche. Ja, genau. Weißt du, die macht halt einen auf frigiden Chef, damit man halt denkt irgendwie, keine Ahnung, die wäre ganz cool oder so. Was ist denn so eine, die da mal irgendwie geschrieben hatte, wir suchen jetzt jemanden, also Stellenausschreibungen und wo das dann irgendwie hieß, der gut Geschichten erzählen kann oder so ein Spruch? Ja. Kann ich auch. Hänsel und Gretel gingen in den Wald und dann. Gretel musste unter der Pink Tax leiden. Ich sag, ich kann gut Geschichte erzählen. Kann das heißt, nur Gretel und Hänsel gingen in den Wald. So fangen wir schon mal an. Hm? Und dann hat Gamergate versucht, sie in den Ofen zu locken. Ich kann gut Geschichten erzählen. Dann gehe ich da hin und dann mache ich einen Artikel über Wage Gap. Hashtag Geschichte. Genau, geh da hin. Ja, das ist nicht mehr anders bezahlt als andere Leute, die schon länger hier sind. Ich gehe einfach hin, ja. Oder gehe ich hin und arbeite als Reinigungskraft und beschwere mich dann über den Rage Camp. So sieht's aus. Oder machst irgendwie ein Review über Quantum Break und so und schreibst irgendwie, keine Ahnung, 2000 Wörter über die Benachteiligung der Frauen oder den patriarchalen Strukturen der modernen Gesellschaft, so eine Scheiße, und dann im letzten Satz schreibst du dann so, Quantum Break ist ganz okay. Nicht auf dem PC kaufen. Nicht auf dem PC kaufen, ja. Ist wieder ein Scheißport, ne? Ja. Ja, hab ich schon fast gedacht. Das ist ein absoluter Horrorport, das ist nicht nur ein Scheißport, Alter, das ist absolut grausam, Alter, das ist ja so verkackt. Und vor allem wurde ja auch angekündigt, dass der erste Patch im Mai folgen soll oder so. Irgendwie so. Denke ich so, wow, Alter, Mai, ey, es ist noch nicht mal Hälfte April um. Und das Spiel ist immer noch öffentlich zu kaufen für 70 Ocken! 70 Euro, Alter! Da wirst du glatt, weißt du, wenn du dann die Preise für Videospiele siehst, wirst du glatt zum Kommunisten, oder? Da ist ja echt nicht mehr normal, ey. Ich kann nicht wundern, dass so viele Leute illegal raufkopieren. Ich meine, okay, das geht jetzt nicht mehr so wirklich viel. Also, das haben sie ja gut mit dem neuen Denuvo DRM und jetzt auch diesem Microsoft App Store Scheiß, ne? Haben sie ja so ziemlich, Ja, ach komm, 2 Wochen, dann ist da der Crack raus. Nee, ja, Alter. Rise of the Tomb Raider ist immer noch nicht geknackt. Ja, man kommt muss noch, auch, kommt noch. Auch sehen, dass der Kram so schnell billiger wird. Also. Das Zeug. Ja, das ist ja auch so das Ding. So günstig nach einem halben Jahr. Ja, manche Spiele halt nicht, aber. Pff. Aber alles, was ich mit Leben. Ich habe mir noch kein GTA 5 gekauft, weil es halt immer noch schweineteuer ist. Ja, aber das Spiel ist aber auch das Geld wert. so viele andere Spiele kaufen für kein Geld, dass ich die eh nie zu Ende spielen werde. Das Ding ist, bei GTA sage ich aber auch immer so dazu, das ist auch das Geld wert, Alter. Also ganz ehrlich. Ich meine, jetzt habe ich wieder damit angefangen, online zu spielen und... Oh. Aber naja, vom Thema abschweifen. Hier, das kann man ja auch noch auf der Top machen. After. Ja, Games für Loot scheiße. So viel war zu sagen. Games für Loot ist einfach nur irrelevant, Alter. Ich meine, also wer die ernsthaft liest, der hat auch... Also das ist, weiß nicht, also. Ich lese nur Super Level. Ich gucke ein paar Mal bei Spieletipps rein. Und sonst habe ich halt meine Kanäle, die ich auf YouTube verfolge, weißt du, wo ich... Also Valve, also zum Beispiel kann ich da einen sehr gut schirmen, wenn ihr auf Valve Spiele spielt, dann folgt auf jeden Fall auf YouTube Valve News Time oder News Network, genau, Valve News Network, sie kann mir nicht mal einen Namen merken, wo ich so ein Fan davon bin. Da kriegt ihr alle eure Valve Gönnungen. Mann, ist das schnell hier gerade. Wann kommt Half-Life 3? Nie. Niemals. Half-Life 2 war das letzte Spiel, was ich mir zum Einführungspreis gekauft habe. Ja, meins war GTA 5. Und das sogar mehrmals. Ich habe es mir für die 360 geholt, als es rauskam. Habe ich mir für den PC geholt, als es rauskam. Oh. Nein, zu hauen. Ich liebe das Spiel. Ah, GTA 2 ist das einzig wahre. Ich habe da auch von einem YouTuber-Reviewer, den ich folge, der hat einen ganz komischen Namen, so GGG Man Lives, also mit 3G. Der hat auch gerade erst ein Interview geführt mit einem anderen, wo er auch sehr offen, sag ich mal, pro Gamergate, anti-SJW sich ausgesprochen hat, was ich ganz cool fand, weil er politisch oder so in seinen Videos, ne, ja, er macht immer so Witze ein bisschen über politische Korrektheit, sag ich mal, ne, aber sonst merkst du halt nichts von ihm, das war ganz interessant, nochmal so zu hören. Ja, auch ab und zu, das muss ich mir mal anschauen, das Video. Kann ich gerne dir linken später. Ja, oder ich gucke halt bei mir, ich habe den, glaube ich, sogar im Abo, hab wahrscheinlich nur... Ja, hat ein Ankündigungsvideo drin. Ah, okay. Aber sonst noch irgendwas jetzt hier, was man noch als Thema in dem Stream aufregt. Ich schweife hier ein bisschen ab, weil alle so ruhig sind und ich... Keine Ahnung. Wir sind alle so erschöpft schon. Ja, ja. Ey, ich habe nur 3 Stunden die Nacht geschlafen, also von daher... Ja, beim nächsten Mal noch Panama Papers vielleicht. Ja, dafür solltet ihr euch echt Zeit nehmen, das ist ja ein Riesenthema. Ja, aber da gibt es immer noch nichts, was man selber bearbeiten kann, oder? Nein, leider. Guck mal bei uns ins Forum, ich habe schon mal angefangen. Ja, aber halt, also das gibt ja den Source Leak gibt es ja nicht, oder? Source Leak gibt es nicht. Also. Ja, das finde ich auch ganz interessant, dass da ausgerechnet die Süddeutsche Zeitung den Finger drauf hat. Ich verstehe auch gar nicht, warum das nicht inzwischen komplett geleakt ist. Was soll der Scheiß? Ja, gut, immer ja, Mob-Justin vielleicht. Weil ja da auch diverse Privatpersonen bei sind, ja. Ich habe da 3 wunderschöne Verschwörungstheorien, die kannst du dir gerne mal durchlesen. Ja, ich habe auch schon diverse gelesen, von wegen, es ist um Putin zu treffen, es ist um George Soros, es ist... Ja. Was fehlt noch? Es ist frauenfeindlich und nur darauf angelegt, Hillary Clinton Präsidentschaft zu verhindern. Ja, und was noch? Von der, da, um von der Flüchtlingskrise abzuhören. Die UKIP zu unterstützen. Ja, in England. Genau. Cameron destabilisieren. Die beste, die ich gefunden habe, ich gebe schon mal ein bisschen was preis. Moment, ich hatte das ja ausführlich geschrieben, deswegen muss ich nochmal kurz hier rumklicken. Die beste Verschwörungstheorie, die ich gefunden habe, war, die stammt von einer US-Denkfabrik namens Brookings Institution. Und die vermuten, dass Russland die Panama Papers veröffentlicht hat und das Ziel sei damit, den Westen zu destabilisieren. Ja, und wie die das eben machen wollen, das könnt ihr da im Forum lesen. Also, es ist interessant, weil es auch irgendwie ein bisschen Sinn ergibt, wie das halt bei einer guten Verschwörungstheorie so ist. Ja, und wenn ihr sonst noch was habt. Ja, genau. Und das ist halt eben, ja, gekonnt ist immer, wenn man die Wahrheit mit etwas Fiktion vermischt, ne? Das ist merkwürdig, dass da so, also manche Sachen tauchen halt auf, wie Putin und so, und andere Landkartenstriche sind irgendwie relativ leer. Der Putin taucht auf, meinst du? Ja, zumindest seine Umgebung. Ist doch klar, dass russische Oligarchen, und das sind nun mal Leute von Putins Gnaden, auch so einen Dreck machen. Die bringen auch Leute um, um ihre Ziele zu erreichen. Also, dass das zum Großteil organisierte Kriminalität ist, also ist doch von auszugehen. Der einzige wirkliche, ja, Link ist es auch in dem Sinne nicht, aber die einzige Verbindung, die halt eben die Medien, wie zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung und die Huffington Post, finden konnten, die wirklich mit Putin irgendwo zu tun hatte, war ein gewisser Sergei Roldugin. Und der ist nur ein Freund von Putin. Der war irgendwie vor 20 Jahren mal bei der Taufe von der Tochter dabei, dann ein bisschen später bei der Hochzeit, und das war das eigentlich auch schon, ja. Und es wird halt versucht, das so aussehen zu lassen, als hätte, würde der Putin, also erstmal wird behauptet, der Putin würde heimlich Geld verschwinden lassen, er würde heimlich ein Vermögen anhäufen. Und ach, dann, was? Auf diese, ja, und auf dieser, ja, erstmal, oh, großer Schock, aber egal, auf dieser Behauptung, weil das ist ja nicht bewiesen, auf dieser Behauptung basiert dann quasi sozusagen eine weitere Behauptung, wo dann gesagt wird, ja, und der Sergei Roldugin, dieser Familienfreund, der in den Panama Papers, der diesen Panama Papers auftaucht, der benutzte seine Briefkastenfirma, um Putins Geld zu waschen. Das ist die einzige Verbindung, die finden konnten. Das sind quasi so zwei große What-Ifs. Ja. Da ist ja jetzt gar nicht mit Feminismus und Sexismus drin. Komisch. Irgendwo muss da ein Aspekt sein. Da muss irgendwo, müssen wir das durch unsere Linse betrachten, und dann finden wir das. Durch unsere Aluhüte durchstrahlen. Ja. Jetzt habe ich eigentlich schon ein Leckerli aus dem nächsten Stream hier. Aber okay. Ja, Teaser sind immer gut. Teaser und Cliffhanger. Das ist schon mal, jetzt seid ihr geteasert, Leute. Beim nächsten Stream gibt es die ultimative Überladung mit Annahmen und Vermutungen und allem, was uns so einfällt, was wir irgendwie gehört haben über die nächste Woche hinweg, von Sachen, die wir nicht lesen können. Das nächste Woche nur hier. Boah, ich lese auf jeden Fall zur Vorbereitung nochmal alle meine Erich von Däniken Bücher. Mach das, genau. Richtig, also nächste Woche hier. Ich gönne mir bitte Dan Brown. Nächste Woche hier im Reptilien-Menschen-Freimaurer-Stream. Ja. Haben die Menschen den Feminismus selber erfunden oder hatten sie Hilfe aus dem Weltall? Was hat der Klimawandel damit zu tun? Eine Steinblöcke hätte man unmöglich bewegen können. Das wäre gar nicht gegangen. Nee, auf keinen Fall. Nur mit Lasern und so. Schauen Sie sich an, wie gerade die Kante ist. Ich muss gerade mal fragen, diese Verschwörungstheorie über Hillary Clinton, gibt es die wirklich? Welche? Dass sie ein Alien ist oder ein Reptil? Nein, Mann, oder was? Das ist halt quasi, um ihre Präsidentschaftslegitimität zu untergraben. Ja, natürlich. Geil. Ich brauche unbedingt alle Links. Also die haben bisher jeden Kram, der da irgendwie gekommen ist, und ein paar von den Sachen fand ich sogar gar nicht mal so abwegig, auch jetzt. Also sie haben ja sogar gemeint, dass GEMA-Geld irgendwie dazu da wäre. Oh, geil. Präsidentschaft zu verhindern, das war auch dieser Chipman damals, ne? Ja, gut, aber der Chipman, bitte. Ja, aber, ich meine, es gibt immer Leute, die das irgendwie meinen, von wegen Sexismus, wegen GEMA-Geld. Das wäre, da könnten wir uns aber einen goldenen Stern auf die Uniform nähen, wenn wir das schaffen würden. Ich fand's übrigens auch. Einen goldenen Generalsstern. Wo wir gerade bei Clinton sind, es gab letztens so, ich habe hier auch so diverse von diesen Late-Night-Leuten aus Amerika bei YouTube, gucke ich mir nur wieder mal zwei, drei Clips an, und das war einer von Jimmy Kimmel, wo die Clinton da zu Gast war. Und das war echt fast so, als hätten die das schreiben lassen. Da haben die dann so eine Art Mansplaining-Sache da irgendwie gemacht, wo sie da irgendwie angefangen hat zu erzählen, und er dann immer so meinte, ja, lächeln Sie mehr, lächeln Sie weniger, das wollen Sie wirklich anziehen? So nach dem Motto so, ja, hier der Mann muss den Leuten, muss der Frau erklären, wie es geht. Dann hatten sie so einen Einspieler, wo sie da irgendwelche Kinder wieder befragt haben, auf der Straße, wo es dann irgendwie hieß von wegen, ja, Jungs verdienen weniger als Mädchen, ne, was hältst du davon? Und, diese ganze Scheiße halt eben, ne. Und, ja, also, es hat mich wieder so richtig angekotzt, weil wenn du das mal vergleichst mit, wenn er dann da diesen Ted Cruz und diese ganzen Leute da sitzen hat, mit denen verfährt er da ganz anders. Und da merkt man aber wieder, dass dieser Sender, bei dem er da ist, wahrscheinlich auch die Clinton unterstützt, weil es ja eigentlich bei den meisten Medien da in Amerika, dass die ihr da Geld spenden und so. Das hat man ja auch damals gemerkt, ja, als die ersten Debatten waren und dann Bernie Sanders irgendwie in der öffentlichen Meinung da das eigentlich gewonnen hatte und die alle berichtet haben, so, ja, Hillary Clinton hat es gewonnen und die hat die besten Argumente gehabt und bla bla bla. Und wenn sie dann mal irgendwo ein Polling im Internet gemacht hatten, ging es immer genau in die andere Richtung. Das ist auch schon wieder ganz schön krass. Ne? Ja, wobei das mit dem Polling, das ist halt auch, wenn sie eine Telefonumfrage machen, ja, wer geht denn ans Telefon dran, wo du einen Festnetzanschluss zu Hause hast? Also wie repräsentativ ist das denn vom Gesellschaftsdurchschnitt? Also. Ja, so oder so. Ne? Es ist auf jeden Fall nachvollziehbar, dass da ein Zusammenhang besteht, dass die unterstützen, der Geld geben. Und dann muss man sich dann halt wirklich fragen, wie objektiv ist dann so eine Berichterstattung? Ja, wobei die Frage ist halt auch, wenn du deine Politik-News aus einem Satire- oder Comedy-Magazin beziehst. Nee, ich rede jetzt generell von den. Ach so. Also von, ich glaube, das ist, glaube ich, ABC, das gehört mit zu Disney. Aber auf jeden Fall, also diese NBC-Gruppe, die hat auf jeden Fall Clinton unterstützt. Und ich glaube, Disney, glaube ich auch, also. Ja, also prinzipiell generell könnten die eigentlich nicht mehr berichten über die. Normalerweise, wenn man sagen würde, na, aber die sagen halt Transparenz, wir haben das ja offengelegt, dass wir für die spenden. Aber das ist dann auch so die Besonderheit in Amerika mit diesen Konzernen, die da irgendwie Medienmacht ausüben, dass sie machen ja auch alles mögliche andere noch, nicht nur Medien, und deswegen können sie das dann wahrscheinlich da besser rechtfertigen, dass sie dann da irgendwie an politische Parteien noch spenden. Weil die ja nach dieser Citizens United Entscheidung vom Supreme Court sowieso quasi geregelt haben, dass Firmen ja in unendlicher Höhe Geld an Kandidaten, an Parteien geben können. Du hast die halt Struktur ja auch in Form von der Bertelsmann Stiftung. Also das ist nicht nur auf Übersee beschränkt. Ja, aber ist das denn Medienkonzern? Denen gehört RTL im Endeffekt mit, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Tja, keine Ahnung. Ich gucke schon so lange kein Fernsehen mehr. TV gehört so RTL, glaube ich, ne? Boah, N24 oder, keine Ahnung. Ja, ich habe da eine Übersicht auf dem PC irgendwo, aber ich müsste es raussuchen. N24 gehört zu ProSieben1 und so, und NTV ist, glaube ich, der zu RTL mit dazu gehört. Genau. Was ich auch ganz lustig fand, was in letzter Zeit, ich weiß nicht, ob euch der Name Volker Dohr noch was sagt. Ja, mir auf jeden Fall. Das ist dieser Volker Bonacker, heißt er eigentlich. Okay, halt dieser hässliche Vogel, der für diese Tier-Online-Games Rubrik da schreibt. Wie hieß die nochmal? Games-Download? Gamesload? Gamesload, genau, Gamesload. Ja, gibt's das denn noch? Schreibt der noch für? Weil ich dachte eigentlich, er hätte jetzt irgendwie das Ressort gewechselt oder so. Weil der anscheinend, irgendwie war da auch was. Nur das Lustige ist, wo ich auf den Punkt kommen musste, der hat ja auch oft gegen Gamergater gestänkert und so. Ich hatte mich ja öfter mal mit dem Clinch gehabt letztes Jahr. Das Lustige ist, er scheint sich jetzt mit dem falschen Menschen angelegt zu haben und hat die ganze Krautschan-Armee ja auf seinem Arsch. Hat jetzt sein Twitter-Profil auf privat gestellt, alles mögliche. Das finde ich ziemlich lustig. Ja, das also ist der, Chris, dieser besondere Heini, der da irgendwie meinte, also der in seinem Profil stehen hatte, Journalismusdozent, und der auch die ganze Zeit, oh, ich sag dir, wie viel Prozent von Gamergeld Faschisten sind, bla bla bla. Ja. Ja. Zum Thema Bertelsmann, also RTL Group, also alle Sender aus dem Haufen. Penguin Random House, Gruner und Jahr, Bertelsmann Media Group, Avato, Bertelsmann Print, Bertelsmann Education, Bertelsmann Investment. Das sind die Bereiche der Bertelsmann-Geschichte. Okay. Also das ist absolut zu vergleichen, finde ich, mit von der Macht her. Ich hab mir die Seite noch gar nicht genau angeguckt. Was sind denn die Werte und Leitlinien? Code of Conduct, Corporate Governance, UN Global Compact der Vereinten Nationen. Globalisten. Menschenrechte. Globalisten. Ich meine, das Lustige ist halt auch Bertelsmann, die Bertelsmann Stiftung Vorstandsmitglied Liz Mohn. Das war das Kindermädchen von dem Herrn Mohn. Und die hat die alte Ehefrau weggebissen und hat sie dann ersetzt und hat dann das komplette Kapital auch mit übernommen. Auf jeden Fall sehr viel erfolgreicher wie Feminismus, muss man schon sagen. Modell Schwarze Witwe, aber ja. Aber das ist vielleicht auch ein Thema für ein extra Stream, wenn wir da ins Detail drauf gehen. Haben wir ja jetzt noch einen Teaser rausgehauen. Ja. Ja. Nun gut, sollen wir es dann dabei belassen? Ja, ist schon eine halbe Stunde drüber, ne? Ich glaube, ich weiß nicht, wie es unseren Zuschauern geht, aber ich bin ein bisschen müde, deswegen bin ich auch so still gerade. Ist nicht mehr so viel Elan drin. Die sind immer sehr erschöpfend, ja, aber ja. Nicht nur für uns, auch für unsere Zuschauer. Ich sehe gerade, der Layman ist natürlich wieder in den letzten 5 Minuten in den Chat gekommen. Hi. Worum geht es genau gerade? Ja, um wie wir den Stream beenden, darum geht's gerade. Ah, den Layman, den müssen wir nur Plattform, deswegen müssen wir jetzt den Stream ausmachen. Ich habe hier nur Plattform. Der hat den Schauder retweetet. Was? Diesen Extremisten? Ja. Wie kann man nur dem Schauder eine Plattform bieten? Raus! So, okay, Leute. Ich habe heute das Niveau runtergezogen. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich weiß nicht, ich muss eigentlich aber auch echt so sagen, ich habe mich dann doch zurückgehalten. So, ich habe mich ja so ein bisschen vorbereitet dann auf heute. Ne? Ich glaube, das Einzige, was ich mir aus meiner Vorbereitung so an so witty-Sprüchen mir gemerkt habe, war halt mein... Weil ich ja ein Gast bin wegen Hashtag Köln HBF und so, ne? Mm. Der kam aber ganz gut am Anfang, der Witz, glaube ich. Ja. Den fand ich so gut, der ist mir gestern Abend beim Wichsen eingefallen. Ah, höchst erotisch. Ja, oh. Also, ey, warte mal, das ist pfiffig. Da dachte ich, da hat jemand jetzt gerade über mein Smartphone angerufen. Jetzt bin ich wieder 2 Wochen arbeitsunfähig. Genau. Ins Hartz IV getriggert. Ja. Oh, okay. So, wir steigen auf unsere Einhörner und galoppieren davon. In den Sonnenuntergang. Macht's gut da drauf. Hau rein da. Bye! Chill mit Öl.